wie der dem Ankündigungstext der Veranstaltung zu entnehmen ist, will ich heute eine Kritik loswerden an der Art und Weise, wie die Menschheit hierzulande auf die politischen Vorhaben und Maßnahmen eingestimmt wird, die so unterwegs sind. Die Behauptung, geistige Standortpflege in schweren Zeiten, ist eben die, dass das genau das die Leistung der freien Presse, der Medien ist, dafür zu sorgen, dass bei aller Kritik, bei aller Unzufriedenheit, bei aller Betroffenheit durch staatliche Maßnahmen die Menschheit zur Einsicht gebracht werden soll, dass alles, was so mit ihr veranstaltet wird, in Ordnung geht und sie sich insofern dem nicht nur praktisch, das sowieso, sondern auch geistig anzuschließen hat. Das ist kein ganz schlichtes Unterfangen, was die Presse sich da vornimmt. Das werde ich versuchen zu erläutern. Das hat so seine Widersprüche und Kompliziertheiten. Und auf das Thema gekommen bin ich eigentlich durch die Medienkampagne, die es in letzter Zeit zum Thema Meinungsfreiheit gab, zum Thema, das ist ein ganz besonderer, ganz wichtiger Wert, der hierzulande herrscht, der unsere Gesellschaftsordnung auszeichnet vor anderen Gesellschaftsordnungen, der ihr sogar das Recht gibt, anderen Gesellschaften, anderen Staaten vorzuschreiben, wie sie ihre inneren Verhältnisse zu ordnen haben, damit das bei denen auch so ist wie bei uns. Und das ist ja immerhin ein ziemlich heftiger Anspruch, der dann doch mal geprüft werden muss im Lichte dessen, was eigentlich die Leute, die unter diesem System der Meinungsfreiheit leben und arbeiten und ihre Auffassungen so von sich geben dürfen, was die eigentlich von diesem Recht haben. Und deswegen, das ist auch der erste Punkt, mit dem ich anfangen will. Etwas Grundsätzliches zur Meinungsfreiheit, was sie eigentlich ist, zu sagen. Und im zweiten Punkt will ich dann eingehen auf die Art und Weise, wie die Presse, also die sogenannte vierte Gewalt, die öffentliche Meinung, wie die eigentlich dieses Recht auf Meinungsfreiheit nutzt und was für Meinung und Auffassung sie eigentlich dem Bürger zur Lektüre und Unterhaltung serviert. Ich werde das versuchen zu machen an ein paar Beispielen aus Presseartikeln der letzten Tage, deswegen werde ich hier ab und zu mal vorne mit meinem Zeitungsberg rascheln müssen. Die Beispiele sollen natürlich immer für allgemeine Behauptungen, allgemeine Thesen stehen. Und gerade an der Stelle ist es dann wichtig, dass wenn einer von euch oder Ihnen den Zusammenhang zwischen einem Beispiel und der damit behaupteten These nicht nachvollziehen kann oder dem nicht einleuchtet, dass dann auch Einwände und Kritiken kommen. Denn wie jede Meinung zielt auch die, die ich heute Abend von mir gebe, darauf, dass man sich mit ihr auseinandersetzt. Man kommt es auf den Inhalt meiner Meinung an und nicht darauf, dass ich sie äußern darf. Und damit bin ich auch schon bei meinem ersten Punkt. Es ist nämlich so, dass wenn man sich das Thema mal ganz vorurteilsfrei betrachtet, also nicht immer gleich unter den Verhältnissen, unter denen man so lebt, dass kein Mensch von sich aus auf die Idee käme, das Bedürfnis zu entwickeln, eine Meinung äußern zu dürfen. Was man will und was man ja auch tut, ist, man sagt halt, worum es einem geht, was man für Interessen hat, was man für Urteile über die Welt hat. Und diese Aussagen haben alle mal einen Inhalt und zielen darauf, dass andere Leute sich auch auf diesen Inhalt beziehen. Sei es so, dass sie ihm zustimmen, sich kritisch damit auseinandersetzen, wie auch immer. Aber sie zielen darauf, dass eine Auseinandersetzung über die Sache stattfindet, über die man da redet. Und dieses Bedürfnis ist, das ist meine erste Behauptung, überhaupt nicht damit gewährleistet, dass man das auch noch darf, was man da tut. Wie kommt man also überhaupt darauf, und wie sind Leute auch historisch darauf gekommen, zu sagen, sie wollen eben dies dürfen? Na klar, die sind darauf gekommen, weil es eine politische Herrschaft gab und ja auch nach wie vor genug politische Herrschaften gibt, die genau dies verbieten. Also ihren Bürgern sagen, was hier in meinem Lande so für Meinungen von sich gegeben werden, ob Leute überhaupt auf die Straße gehen dürfen und Flugblätter verteilen, das behalte ich mir schwer vor. Also genau dieses Recht nicht oder nur in sehr begrenzten, beschränkten Umfang gewährleisten. Dabei könnte einem an der Stelle schon auffallen, dass auch Herrscher, die die Meinungsfreiheit nicht genehmigen, keineswegs jede Meinungsäußerung verbieten. Auch diesen Herrschaften sind natürlich Meinungsäußerungen schwer recht, die das wiederholen, was die Herrschaft sowieso sagt. Auch diese Herrschaften haben schwer was dafür übrig, wenn Bürger sich auf die Straße stellen und sagen, hurra, liebe Politik, genau das, was du da machst, finden wir ganz prima. Solche Meinungen sind in keinem Staat dieser Welt verboten. Verboten oder eingeschränkt werden Meinungsäußerungen immer dann, und das ist ja auch ganz logisch, wenn sie kritisch, in kritischer Absicht, gegen das vorgebracht werden, was die politische Gewalt jeweils tut und macht. Und das ist ja auch genau der Grund, weswegen jemand überhaupt auf die Idee kommt zu sagen, ich will das erlaubt haben, weil er damit ja genau Kritik anbringen will. Wenn er das Recht bloß haben wollte, um hinterher zu sagen, ja prima, aber hier ist alles in Ordnung, könnte er sich diesen Antrag hier auch gleich sparen. Eben deshalb ist es überhaupt nicht logisch, aus der Tatsache, dass einem eine politische Gewalt das freie Äußern seiner Interessen und Bedürfnisse untersagt und beschränkt, den Schluss zu ziehen, bitte, liebe Herrschaft, erlaube mir das doch. Weil was hat man da eigentlich davon? Man hat einen Antrag gestellt auf eine Lizenz. Man hat der politischen Gewalt, der man ansonsten praktisch unterworfen ist, den Antrag unterbreitet, erlaube du mir doch, dass ich unter deiner Herrschaft sagen darf, was ich so im Kopf habe. Und das ist überhaupt nicht dasselbe, wie das eben sagen zu wollen und zu tun, was man im Kopf hat, was man im Übrigen an der praktischen Art und Weise, wie die Meinungsfreiheit dann genehmigt wird, auch studieren kann. Denn eine politische Gewalt, die das freie Meinen erlaubt, die kann sie natürlich auch verbieten. Und das tun übrigens alle Staaten auf dieser Welt und nicht nur die, bei denen dieses Recht gar nicht offiziell als Bürgerrecht irgendwo in der Verfassung drin steht. Noch alle Herrschaften schauen schwer darauf, was da jeweils als Meinung von sich gegeben wird, von Bürgern. Und sie schauen vor allen Dingen drauf, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, worauf eigentlich diese Meinungen zielen. Zielen sie auf einen praktischen Einwand, eine praktische Maßnahme gegen das, was die Staatsgewalt verfügt, oder zielen sie wirklich bloß darauf, zu den Maßnahmen eine Auffassung zu äußern? Das ist aber genau das, was Meinungsfreiheit erlaubt. Und das ist der zweite Punkt, den ich in dem Zusammenhang vorweg mal erläutern möchte. Ja, hierzulande darf jeder, auch Leute, die grundsätzliche Einwände gegen die Art und Weise haben, wie hier Staat gemacht wird, wofür die Bürger hier angenommen werden, auch hier darf jeder im Prinzip seine Kritik äußern, auf Flugblätter schreiben, verbreiten. Nur, was man da darf, ist, neben allen anderen Auffassungen, und das sagt das Recht auf Meinungsfreiheit, neben allen anderen Auffassungen, die es zu der Welt auch noch gibt, seine Auffassung daneben zu stellen. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Und das heißt eben auch, jede Meinung ist gleichgültig. Und das heißt durchaus im doppelten Sinne des Wortes. Wenn nämlich jedes Interesse, jedes Bedürfnis, jedes Urteil von vornherein unter der Maßgabe daherkommt, ja, du darfst das, aber der Mensch dir gegenüber, der was ganz anderes denkt und will, der darf das auch. Und beide Auffassungen stehen folgenlos nebeneinander und aus beiden folgt nichts, aus beiden folgt überhaupt kein praktischer Schluss, dann ist eben auch das Interesse und das Urteil runtergebracht auf eine bloß theoretische Stellung zur Welt, die sich trennt von der Frage, ja, was folgt denn jetzt eigentlich aus dem, was ich da will und meine und sage. Dann ist auch, und das kennen Sie sicher, oder das kennt ihr sicher auch von Auseinandersetzungen in solchen Fragen, dann ist es auch im Prinzip sogar untersagt, den Schluss zu ziehen, ja, wenn das mein Urteil über diese Verhältnisse ist, dann müsste doch daraus jetzt praktisch Folgendes folgen. Und anderen vorzuschlagen, sie sollten das doch bitte schön genauso sehen, ihre Meinung ändern und sich der eigenen Position anschließen. Man kann sich das ja an einem ganz schlichten Beispiel mal vorstellen. Die IG Metall ist der Meinung, dass die Arbeiter in der Metallindustrie 5% mehr Lohn brauchen. Die Metallarbeitgeber sind der Meinung, dass sie diese 5% nicht zahlen wollen. Wenn man das mal so nimmt, ist es eigentlich ein ziemlich alberner Sachverhalt. Die einen sagen, wir hätten gerne 5%, die anderen sagen, nö, kriegt ihr aber nicht, wir sehen das anders und dann ist die Diskussion zu Ende. Beide Seiten, und das ist an einem solchen Beispiel unmittelbar ersichtlich, meinen das aber natürlich überhaupt nicht so. Sie meinen das natürlich schon so, dass die eine Seite sagt, und aus dieser Meinung soll auch praktisch was folgen, es soll eben gar nicht eine bloße Meinung sein, sondern ein in dieser Gesellschaft praktisch gültig gemachtes Interesse. Und die andere Seite sagt, dieses praktisch gültig gemachte Interesse teilen wir nicht, wir haben sogar das gegenteilige Interesse, Löhne sind für uns Kosten, also lassen wir dieses Interesse nicht gelten. Und dann stößt da Interesse auf Interesse und die Frage, wie weit jedes Interesse dann praktisch gilt, das hat erstmal mit den Meinungen gar nichts zu tun, sondern das hat eben damit zu tun, welche Seite dieses Streits sich in der Auseinandersetzung praktisch durchsetzen kann. Ich will das Beispiel gar nicht weiter vertiefen, ich will nur klar machen, dass das eben nicht so eine belanglose Sache ist, die Auffassung, die man über die Welt hat, runterzubringen auf den Standpunkt, ja, du siehst das so und ich sehe das so und eigentlich macht das ja auch nichts und dann gehen wir wieder auseinander und man hat sich schön unterhalten, aber es ist nichts dabei rausgekommen. Das mag ja in bestimmten Abteilungen des gesellschaftlichen Lebens, wo es wirklich bloß um Geschmacksurteile geht, wirklich egal sein. Aber in Fragen, wo es um tatsächliche gesellschaftliche Gegensätze geht, und von denen gibt es ja genug, ist das Runterbringen von Interessen auf bloße Meinungen gleichbedeutend damit, dass man die Entscheidung darüber, welches Interesse gilt, einer höheren Instanz überlässt. Und genau das ist an der Stelle ja auch der Witz. Wenn jeder sein Interesse als Meinung gleichgültig neben allen anderen Interessen vortragen darf, wenn jeder zu seinem eigenen Interesse den Standpunkt einnehmen muss, wie weit das, was ich da will und sage, gilt, das entscheide gar nicht ich, dann überlässt er die praktische Entscheidung darüber, inwieweit sein Interesse gilt, eben einer höheren Instanz der politischen Gewalt, die sagt, ja, was Tarifparteien in Tarifauseinandersetzung dürfen, wie weit da welches Interesse sich praktisch geltend machen darf, das überlasse ich überhaupt nicht den gegensätzlichen gesellschaftlichen Interessen. Das entscheide ich mit meiner Rechtsordnung und meiner Regelung der Tarifautonomie und des Streikrechts. Es ist also überhaupt nicht belanglos. In manchen Abteilungen, wie gesagt, mag es ja so erscheinen, dass es belanglos ist, dann ist es aber eben auch wurscht, was der eine meint und was der andere meint. Es ist überhaupt nicht belanglos, sich auf den Standpunkt zu stellen, ich will meinen dürfen und dafür bin ich bereit zu akzeptieren, dass alle anderen gleichermaßen neben mir auch meinen dürfen, weil damit hat man eben die Entscheidung über die Gültigkeit der eigenen Interessen. Man hat aber auch die Entscheidung darüber, inwieweit die Position, die man vertritt, auch praktisch eine gesellschaftliche Macht werden kann, der Instanz überlassen, die diese Meinungsfreiheit gewährt. Man kann insofern, da werde ich noch im Folgenden ein bisschen drauf eingehen, wenn es um die tatsächlich praktizierte Meinungsfreiheit geht, ein bisschen ausführlicher was zu sagen. Man kann auf der einen Seite ganz gut nachvollziehen, warum und wie eine politische Herrschaft auf die Idee kommt zu sagen, erlauben wir das den Leuten doch mal, dass sie so sagen dürfen, was sie so von der Welt halten. Vielleicht ist es ja ein nützliches Mittel, um die Art und Weise, wie die Menschen sich mit der Staatsgewalt auseinandersetzen, zu regeln. Aber wenn das Lob der Meinungsfreiheit von denen kommt, denen diese Erlaubnis gewährt worden ist, dann ist, muss man sagen, es ist ein ziemlich bescheidener Standpunkt. Man bedankt sich allen Ernstes bei der Instanz, die die letzte regelnde Gewalt in dieser Gesellschaft hat, dafür, dass man, wenn man schon praktisch nichts über die eigenen Lebensverhältnisse zu entscheiden hat, wenigstens eine Kritik daran äußern darf, unter der Bedingung, dass man sich an die erlaubten Formen, diese Kritik umzusetzen, hält und nicht auf Formen sind, die in der Verfassung und in der Rechtsordnung nicht vorgesehen sind. Es ist im Übrigen an der Stelle auch schon noch ein weiterer Punkt ersichtlich. Eine politische Herrschaft, die Demokratie halt, die Meinungsfreiheit gewährt, die geht ganz selbstverständlich davon aus, dass Bürger immerzu Gründe haben, mit der Art und Weise, wie der Staat mit ihnen verfährt, unzufrieden zu sein. Der geht davon aus, dass diese Unzufriedenheit nicht eine vorübergehende oder besondere Lage ist, die so oder so durch die Wiederherstellung von Einverständnis in praktischer Hinsicht zwischen den Maßnahmen der Politik und den verschiedenen Interessen im Volk hergestellt wird, sondern dass diese Unzufriedenheit ein Dauerzustand ist, sozusagen ein elementarer Bestandteil dieser Gesellschaftsordnung, dass immerzu die Politik mit dem, was sie mit den Leuten anstellt, den Leuten Gründe dafür liefert, zu sagen, das passt mir nicht, und dies dann aber eben auch bloß zu sagen. Und diese Leistung, einerseits Unzufriedenheit zu unterstellen, davon auszugehen, dass die Leute Gründe haben, nicht einverstanden zu sein mit dem, wie so mit ihnen verfahren wird, und gleichzeitig zu sagen, das Problem räumen wir einfach damit vom Tisch, dass wir ihnen erlauben, diese Kritik zu sagen, und dann schauen wir mal. Dieses Prinzip des, ich nenne es jetzt mal so, des Dialogs zwischen der letzten Entscheidungsinstanz Politik und den von Politik Betroffenen, den Politik Unterworfenen, das ist eigentlich das, was die freie Presse erledigt. Die nistet sich quasi in dem Verhältnis ein, die übernimmt aus freien Stücken und auch noch geschäftlich organisiert, die Aufgabe zwischen der die Lebensbedingungen setzenden und definierenden Staatsgewalt auf der einen Seite und der Unzufriedenheit im Volk zu vermitteln. Und wie ich zeigen will, bleibt dann von der Vermittlung im Resultat nicht sehr viel übrig. Aber das ist das, was sie behauptet zu tun. Sie greift die Kritik, die im Volk ist, auf und präsentiert sie dem Staat. Umgekehrt verklickert sie den Menschen, unterbreitet sie den Menschen die staatlichen Maßnahmen, damit die sich darüber ein Urteil bilden können. Wie das geht, das will ich jetzt im Folgenden an dem erläutern, wie die Presse da eigentlich vorgeht. Es ist also zu klären, worin eigentlich genau die Leistung der freien Presse in dieser Hinsicht besteht. Ich will das mal in ein paar Schritten auseinanderdröseln und ich will das mal erläutern an einer Schlagzeile der Süddeutschen, ich glaube vom gestern, ja, an der man die Prinzipien dieser Leistung, meine ich, ganz schön im ersten Schritt erstmal entdecken kann. Das Thema des Leitartikels in der Süddeutschen, also des Hauptaufmachers der Süddeutschen gestern, war die Debatte in der SPD über das neue Grundsatzprogramm. Und die Schlagzeile, unter der die Süddeutsche dieses Thema an ihre Leser gebracht hatte, hieß folgendermaßen: Beck, Doppelpunkt, der Staat braucht mehr Geld. Beck, Doppelpunkt, der Staat braucht mehr Geld. Ja nun, wer braucht das nicht, könnte man ja erstmal sagen. Und an der Stelle kann man übrigens schon mal eine Ideologie, sage ich mal, der Presse- und Informationsfreiheit zurückweisen, auf die die Presse sich hierzulande sehr viel zugute hält. Sie behauptet nämlich, sie würde objektiv berichten. Und mit objektiv meint sie, sie würde immer erstmal bloß Fakten darstellen und in einem zweiten Teil, in einer zweiten Hälfte, bei der Süddeutschen ist das in der Regel die Seite 4, würde sie dann quasi erst den Übergang dazu machen, eine Meinung zu sagen, also irgendwie so einen subjektiven Standpunkt dazu zu äußern, zu dem, was sie dann auf der Seite 1 und 2 und den anderen Seiten so an Objektivitäten von sich gegeben hat. Grundsätzlich ist dieser Unterschied Unsinn. Denn jeder Satz, der nicht bloß tatsächlich so eine Unsinnsbehauptung von sich geben will, wie in diesem Hörsaal sitzen 50 Leute, was überhaupt kein Schwein interessieren würde. Jeder Satz, der irgendeine Mitteilung über einen Sachverhalt von sich gibt, für den sich jemand interessieren soll, jeder solcher Satz ist ein Urteil. Wenn die Süddeutsche schreibt, Beck, der Staat braucht mehr Geld, dann beruht der Informationswert dieses Satzes wirklich nicht darauf, dass der Beck das gesagt hat, sondern der beruht auf der transportierten Botschaft, die jeder Zeitungsleser, jeder von Ihnen und ich genauso, dem Satz entnimmt, wenn er ihn liest. Erstens ist vollkommen klar, wenn der Beck das sagt, ist das keine Meinung. Wenn ein normaler Mensch am Abendbrottisch sagt, ich könnte eigentlich ganz gut mehr Moneten gebrauchen, sollten wir nicht vielleicht nächste Woche mal wieder Lotto spielen, dann ist das eine Meinung, und zwar deswegen, weil sie tatsächlich für das, was der überhaupt ausrichten kann, um diesem Interesse Geltung zu verschaffen, ziemlich beschränkt, wenn nicht gar nicht vorhanden ist. Wenn Beck sagt, der Staat braucht mehr Geld, dann weiß jeder, das ist eine praktische Ankündigung. Eine praktische Ankündigung deshalb, weil der Mensch, der das sagt, eine Position in diesem Gemeinwesen hat, dass er über die praktischen Mittel verfügt, dieses Interesse in die Tat umzusetzen. Er ist ein maßgeblicher Vertreter einer aktuell herrschenden Regierungspartei. Diese Regierungspartei hat die Macht in einem Staatswesen inne, wo die Sache mit dem Geld so geregelt ist, dass der Staat die Steuerhoheit hat. Wenn Staatsvertreter, die auch noch die Mehrheit im Parlament haben, also sagen, der Staat braucht mehr Geld, dann ist es so gut wie die Feststellung, wir machen demnächst ein Gesetz, wo wir definieren, dass wir uns das schlicht und einfach holen. Die Mitteilung der Auffassung ist gleichbedeutend mit der Ankündigung einer praktischen Maßnahme, von der alle in irgendeiner Weise betroffen sind, die sie lesen. Und zwar einfach deswegen, weil auch das ist jedem bekannt, die Quelle, aus der Herr Beck sich dieses Mehrgeld holt, eben die Einkommen der Bürger sind, die als Steuerzahler den Staatshaushalt finanzieren. Er redet also, und das weiß auch jeder, über ein Verhältnis von Staat als Steuerstaat und dem Bürger als Steuerzahler. Und er redet über dieses Verhältnis in praktischer Absicht. Und er hat die Mittel, um diese praktische Absicht in die Tat umzusetzen. Und deswegen ist dieser Satz von vornherein überhaupt keine Meinung, sondern eben die Ankündigung einer praktischen Maßnahme. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das macht auch den ersten Informationswert dieser Schlagzeile tatsächlich aus. Jeder, der sie liest, weiß nämlich, dass sein Einkommen eine Finanzierungsquelle für den Staatshaushalt ist. Und jeder, der sie liest, weiß auch, dass das halt die Art und Weise, wie die Finanzierung der Staatsaufgaben zustande kommt. Und das Dritte, was er weiß aus praktischer Erfahrung, ist, dass dieser Standpunkt relativ wenig Rücksicht nimmt auf die Frage, ob diejenigen, die jetzt die Steuern zahlen müssen, selber der Auffassung sind, sie könnten sich das aus ihrem jetzigen Einkommen ganz gut leisten. Es ist ja auch nicht eine Anfrage an die Bürger, hallo, habt ihr Geld über, wollt ihr mal was spenden? Sondern es unterstellt, dass ein Verhältnis einer praktischen Maßnahme zu Leuten, die dieser Maßnahme praktisch unterworfen sind, unterstellt also einen Gegensatz und spricht den durchaus auch aus zwischen einem Interesse der Politik auf der einen Seite und den Interessen der Bürger, die ohnehin schon ziemlich jeden Pfennig umdrehen müssen, als der anderen. Insofern bringt die Presse in einem solchen Satz den Gegensatz zwischen dem staatlichen Interesse an Finanzierung des Haushalts und der finanziellen Lage der Bürger, macht sie diesen Gegensatz zum Thema. Sie verschweigt ihn nicht. Sie beschönigt ihn eigentlich in dem Sinne auch gar nicht. Und damit weiß man hierzulande was. Und was man da weiß, ist eigentlich ein Hammer. Man weiß nämlich, worauf man sich einstellen muss. Und man kann als Staatsbürger denken, ach so sind die jetzt im Moment drauf, die wollen wieder die Steuern erhöhen. Ja blöd, das wird dann wohl demnächst auf uns zukommen. Na schauen wir mal, was sie dann so machen, von wem sie sie kassieren, ob es mich jetzt vielleicht besonders trifft oder lieber die anderen, vielleicht geht der Kelcher diesmal nochmal an mir vorbei. Jeder kann sich dann auf der Grundlage seiner praktischen Unzuständigkeit überlegen, wie er sich jetzt seinen Haushalt neu einteilt, um mit den Haushaltsansprüchen der politischen Gewalt besser zurechtzukommen. Es ist nur so, dass diese Sorte sich darauf einzustellen, dass für diese Sorte sich darauf einzustellen, ist eigentlich ziemlich wurscht, was man sich eigentlich zu der Schlagzeile denkt. Weil das muss man ja sowieso machen. Egal, ob man sagt, ja genau, da habe ich gerade drauf gewartet, das ist ja auch völlig einleuchtend. Oder ob man sagt, das finde ich jetzt aber überhaupt nicht gut. Das praktische sich darauf einstellen ist von dieser subjektiven Stellung zu der staatlichen Maßnahme überhaupt nicht abhängig. Andererseits, und das macht dann auch die Unzufriedenheit des Betroffenen an der Stelle aus, ärgern sich die Leute darüber, dass ihnen mehr abgeknöpft wird. Und deswegen, und das ist eigentlich da ein Anknüpfungspunkt der Presse, haben sie oder entwickeln sie ein ganz merkwürdiges Bedürfnis. Sie entwickeln nämlich das Bedürfnis, erklärt zu bekommen, warum ihnen jetzt Geld weggenommen wird. Eigentlich muss man sagen, ist dieses Bedürfnis deswegen seltsam, weil die Feststellung, das passt mir aber überhaupt nicht in Kram, für eine Opposition gegen diese Maßnahme vollkommen ausreichen würde. Wenn man sich jetzt also nach den Gründen erkundigt, warum der Staat es macht, kann man zwei, würde ich mal sagen, ziemlich entgegengesetzte Dinge mit diesem Antrag verbinden. Die eine Variante wäre, dass man sich mal ein bisschen distanziert zu der ganzen Affäre stellt und sagt, irgendwie ist das komisch. Dauernd kassiert die Staatsgewalt Geld von mir. Dauernd behauptet sie, sie gibt das Geld für überhaupt gar nichts anderes aus, als für lauter nützliche Dienste, die ich unbedingt brauche, vom Bildungssystem über Recht und Ordnung bis hin zu einem kleinen Krieg im Kongo. Aber irgendwie sehe ich im Ergebnis immer ziemlich schlecht aus. Warum ist das so? Das wäre eine tatsächliche Frage nach dem Grund, warum es eigentlich diesen Gegensatz zwischen der Finanzierung von Staatsaufgaben und dem Interesse der Bürger gibt. Oder aber, und so meint übrigens die bürgerliche Öffentlichkeit das Wort erklären, man stellt die Frage nach dem Grund mit dem Bedürfnis, es sich einleuchten zu lassen, warum das, womit man geschädigt wird, letztlich doch im Interesse des Großen und Ganzen sein muss. Ich werde das nachher nochmal versuchen, an dem Bild-Zeitungsartikel zu dem gleichen Thema zu erläutern. Die Bild-Zeitung überschreibt nämlich ihren Artikel tatsächlich mit dem Satz, die Bild-Zeitung erklärt ihren Lesern, das Programm von Herrn Beck. Und damit meinen sie mit erklärt genau das. Sie sagen, erklären ist Verständnis wecken, Einsicht wecken beim betroffenen und geschädigten Interesse, dass er zwar einerseits mit seiner Betroffenheit und seinem Ärger schon irgendwie Recht hat, dass ihm das auch gar nicht bestritten wird, damit unzufrieden zu sein, aber dass ihm Gesichtspunkte unterbreitet werden, unter denen er dann seine Unzufriedenheit wiederum versöhnen kann, mit einem allgemeineren, höheren Gesichtspunkt, der heißt, naja, die Kassen sind leer, folgende staatlichen Aufgaben müssen halt sein, da werden wir wohl alle in den sauren Apfel beißen müssen. Und dann kommt die nette kleine Zutat, die inzwischen ja auch jeder kennt, dann soll es wenigstens beim Kassieren gerecht zugehen. Also, was die Presse leistet, ist, dass sie diese Sorte Begründung anbietet. Begründung nicht in dem objektiven Sinne von, warum gibt es den Gegensatz überhaupt und worum geht es da eigentlich, sondern Begründung in dem Sinne von, das sind die Erwägungen, die die Politik dazu veranlasst, das zu machen. Und, lieber Bürger, du darfst dich jetzt theoretisch zu diesen Erwägungen stellen und darfst sagen, ob sie dir einleuchten oder nicht. Im vollen Bewusstsein der Tatsache, dass von der Frage, ob man sie sich einleuchten lässt oder nicht, praktisch gar nichts abhängt. Also diese Art, mit der eigenen Unzufriedenheit umzugehen, man erkundigt sich bei der Herrschaft nach deren guten Gründen und überlegt sich, ob man die vielleicht teilen kann oder doch eher nicht. Das ist eigentlich die geistige Leistung, von der die Presse lebt, die sie bedient und für die sie ihre Artikel schreibt. Und das ist eigentlich, um auf das sich darauf einstellen zurückzukommen, gemeint, wenn man sagt, der Bürger soll Gelegenheit bekommen, sich darauf einzustellen. Damit ist eben gar nicht bloß das Praktische, was er sowieso tun muss, wenn er sich an Recht und Ordnung hält, gemeint, sondern eben genau diese geistige Zusatzleistung, sich einstellen in dem Sinne, dass man sich dann im Großen und Ganzen doch letztlich alles irgendwie einleuchten lässt, was da so nach und nach veranstaltet wird. Seinen geistigen Frieden, immer in kritischer Distanz, selbstverständlich, seinen geistigen Frieden in kritischer Distanz mit Verhältnissen machen, wo man immerzu erfahren will, dass die eigenen Interessen scheitern. Das ist ein kleines Kunststück, aber offenbar eins, was die meisten Leute hierzulande sehr gut beherrschen und was ihnen übrigens nicht besonders gut bekommt. Nicht nur geistig nicht, das wäre immer noch meine geringste Sorge, sondern auch praktisch nicht. Gut, der Staat braucht mehr Geld, jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Dann gibt es einen Untertitel, designierter SPD-Chef hält Steuerquote für zu niedrig, / CDU-Generalsekretär widerspricht. So, jetzt sind wir eigentlich schon da, wo wir sein wollen. Erstens erfährt der interessierte Zeitungsleser, es gibt zu diesem Standpunkt von Beck noch eine Gegenposition, das ist nämlich die von der CDU. Also es gibt einen politischen Streit zwischen den führenden Fraktionen um die Frage der Prioritäten bei den Staatsaufgaben und deren Finanzierung. Damit ist eigentlich endgültig entschieden, dass es eine äußerst wichtige und zentrale Frage ist, mit der man sich auch befassen muss. Da muss man nämlich die Gesichtspunkte zur Kenntnis nehmen, die die beiden Parteien so haben, und sich überlegen, was einem da am ehesten einleuchtet, mehr die Position der einen oder mehr die Position der anderen. Und da merkt man übrigens die zweite Fruchtbarkeit dieses Standpunkts der freien Meinungsäußerung. Es ist eben bei hierzulande nicht so, und das ist das Zweite, wovon die Presse lebt, dass einfach irgendein Politiker, irgendein Diktator sagt, das machen wir jetzt so und alle schreien Hurra, sondern ein Beck, SPD, sagt, das machen wir jetzt so, ein CDUler sagt, nee, das machen wir anders. Und schon wird sich eigentlich über das gar nicht mehr unterhalten, sondern nur noch um die Frage, ja, welche Gesichtspunkte haben denn beide gegeneinander anzubringen, was dann jeweils zu tun ist. Beck begründet, wie gesagt, begründet in dem von mir eben erläuterten Sinne, Beck begründet seinen Vorstoß mit der Aussage, es brauche mehr Geld für Zukunftsaufgaben, um die öffentlichen Finanzen zu verbessern. Das kommt so daher, als würde der Beck tatsächlich über irgendwelche Sachverhalte reden. Streng genommen behauptet Zukunftsaufgaben natürlich überhaupt nicht irgendeine Staatsmaßnahme, sondern das Wort selber ist ein Konstrukt. Und dieses Konstrukt verdankt sich dem Interesse, zu sagen, erstens ist das, was ich da verlange, unbedingt notwendig. Das kann ja auch wohl keiner wollen, dass der Staat sich nicht um die Zukunft kümmert, sondern nur um die Vergangenheit, wie immer das auch aussehen sollte. Und zweitens, dass deswegen seine Variante, seine spezielle Parteivariante, diese überaus wichtigen und notwendigen Staatsaufgaben zu erledigen, eine ist, der sich die gesamte Parteienlandschaft und das Parlament anschließen soll. Und das Zweite, was damit geleistet ist, ist, dass die Maßnahmen, die der Staat da ergreift, als Dienstleistung an der Gesellschaft, am Bürger unterbreitet werden, womit der Zeitungsleser und Staatsbürger jetzt vor einem Dilemma steht. Schließlich hat kein Mensch was gegen Bildungsausgaben und Aufgaben. Er braucht sie ja, ist ja auf sie angewiesen. Andererseits findet er es nicht so gut, dass er sie bezahlen muss. Und genau auf dieses Dilemma zielt diese Art der Berichterstattung zielstrebig zu. Das lebt davon, dass es ja hierzulande tatsächlich so ist, dass man als normaler Mensch auf lauter Staatsleistung angewiesen ist, dass man ohne sie überhaupt nicht zurande käme, dass man alt aussieht, wenn man arbeitslos wird und es keine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung gibt, dass man alleine aus dem eigenen Portemonnaie überhaupt nicht in der Lage wäre, seinen Kindern irgendwie eine Ausbildung zu finanzieren, wenn es das staatliche Bildungswesen nicht gäbe. Also lauter Verhältnisse, in denen tatsächlich die ganz normalen Lebensverrichtungen nur mit lauter staatlichen Tätigkeiten überhaupt gehen, was aber andersrum überhaupt nicht heißt, dass das, was man mit diesen staatlichen Tätigkeiten dann kann, so fürchterlich überzeugend ist. Also die Unzufriedenheit, die daraus sich speist, dass man auf der einen Seite tatsächlich ja gar nicht umhin kann, diese staatlichen Leistungen in Anspruch zu nehmen, froh zu sein, wenn es sie gibt und sich zu ärgern oder betroffen zu sein, wenn sie gestrichen werden. und gleichzeitig ständig erfahren muss, was man auch mit diesen Leistungen immerzu, jedenfalls als durchschnittlicher Bürger, auf keinen grünen Zweig kommt. Dieses Verkaufen der Politik als Dienstleistung an den Bürger ist eigentlich die Lebenslüge, von der die ganze Agitation der Presse lebt. Beruht auf dem Fehlschluss, dass weil die Leute das brauchen, was der Staat ihnen zukommen lässt, er es auch deswegen machen würde, weil sie es brauchen. Das ist ganz offensichtlich nicht so, denn wenn das so wäre, dann müssten die staatlichen Leistungen ja auch dazu reichen, dass der Mensch ein halbwegs sorgenfreies Leben hat, und das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also wäre man an der Stelle schon wieder genötigt, sich das anzugucken und zu sagen, es ist ja merkwürdig, ich brauche dauernd lauter Sachen und ob ich sie kriege oder nicht, habe ich überhaupt nicht in der Hand. Aber selbst wenn ich sie kriege, komme ich damit irgendwie nie genau zu dem, wie ich mir das vorstelle. Also eine Identität zwischen staatlichen Maßnahmen und Bürgerinteressen ist auch hier hinten und vorne nicht zu entdecken. Deswegen ist der Bürger schwer dafür, einerseits, dass der Staat sich um Bildung, Arbeitslose und so weiter und so fort kümmert, ist eine positive Stellung zu der Gewalt, der unterworfen ist, und gleichzeitig ständig unzufrieden mit dem, was er tatsächlich davon hat. Von dieser doppelten Stellung zum Staat, man braucht ihn und ist deswegen dafür, dass er als Gewalt das tut, was er tut, und ist ständig enttäuscht von der konkreten Politik, die er macht. Von dieser doppelten Stellung des Bürgers zum Staat lebt die Presse in ihrer Agitation, und zwar so, dass sie den Bürger sozusagen immer auf die eine Seite dieses Widerspruchs verpflichten will. Wenn du denn schon angewiesen bist auf das, was die politische Herrschaft für dich tut, dann musst du doch auch einsehen, dass sie erstmal ihre eigenen Angelegenheiten regeln, klarkriegen, ordnen muss, damit sie das überhaupt für dich tun kann, was du von ihr benötigst. Und das ist die entscheidende Verschiebung, auf die es an der Stelle ankommt. Wenn der Beck sagt, die Süddeutsche zitiert, der Staat braucht mehr Geld für Zukunftsaufgaben, um die öffentliche Finanzsituation zu verbessern, dann sagt er eben nicht bloß, wir brauchen mehr Geld, um Bildung, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort zu unterstützen. Das kommt bei ihm dann schon noch alles vor. Sondern er sagt, und dabei müssen wir schwer darauf achten, dass der Staat mit seinen Finanzen nicht weitere Verschuldung auf sich zieht, dass der Staat seine Finanzen in Ordnung hält. Und damit ist der höhere Maßstab genannt, an dem sich alle diese Maßnahmen zu messen haben und unter dem man dann eben auch einsehen soll, dass nicht mehr Schulden, sondern eben mehr Steuern die einzig probate Lösung ist. Der Leser wird also aufgefordert, sich geistig in die Lage derer zu versetzen, die dieses schwere Problem zu lösen haben. Die Politik hat ein Problem. Nicht der Mensch hat ein Problem, weil er mehr Geld, mehr Steuern zahlen muss oder seinen Arbeitsplatz zu verlieren droht und dann eventuell auch noch die Gelder aus der Arbeitslosenversicherung gekürzt bekommt. Der Staat hat ein Problem. Er hat ein Problem damit, dass die Leute so teuer sind, dass die Kassen leer sind, dass er es immer nicht hinkriegt, die vielen Aufgaben, die er zu erledigen hat, mit den Finanzmitteln zu bewältigen, die ihm zur Verfügung stehen. Er hat Schwierigkeiten, und diese Schwierigkeiten sind jetzt die Bewältigung dieser Schwierigkeiten, sind jetzt das Sorgeobjekt, um die sich der Bürger geistig kümmern soll. Nicht er hat Probleme damit, dass er eventuell demnächst die Preise steigen, weil die Mehrwertsteuer aufgesetzt wird, sondern seine Probleme sind überhaupt der Sache nach eigentlich bloß ein Indiz dafür, wie schwer der Staat es hat, die höheren Aufgaben der staatlichen Finanzierung irgendwie in den Griff zu kriegen. Jede Schwierigkeit, jeder Schaden den der Mensch erfährt, ist damit letztlich bloß ein Indikator dafür, dass das Gemeinwesen außerordentliche Probleme erleidet und dass deswegen eben die politische Gewalt die erstmal in den Griff kriegen muss, wenn er überhaupt was für die Leute tun können soll. Damit ist eigentlich streng genommen das entscheidende Stück öffentlicher Meinungsbildung geleistet. Da ist noch kein Stück Kommentar passiert seitens der Presse, sondern einfach bloß berichtet in den Worten der Politik, wie sie die Sache sieht, wie sie dem Bürger gegenübertritt, in ihren Worten referiert, so und so sieht die Lage aus, Leute, das haben wir vor. Und sämtliche Gesichtspunkte, die dabei eine Rolle spielen sollen, dem Leser unterbreitet, damit er sie verständlich nachvollzieht und sagt, ja, ja, das mit den Staatsfinanzen, das ist ja auch wirklich ein Problem. Und da muss ich mir jetzt quasi als ideeller Regierer über mich selber mir schwer Gedanken darüber machen, wie die Gewalt das in den Griff kriegt, dass ich als Steuerzahler immer nicht so recht genug bezahlen kann. Insofern könnte man sagen, könnte sich die Zeitung den Kommentar auch sparen, tut sie aber nicht. Da läuft sie überhaupt zu voller Form auf. Und ich will einen Kommentar zu dieser Rede von dem Beck ein Stück weit zitieren, der jetzt nicht in der Süddeutschen stand, sondern in der mir zugänglichen Zeitung namens Weserkurier, also das Käseblatt aus meinem Heimatort. Da gibt es einen langen Kommentar auf der Kommentarseite unter der Überschrift Fehlstart des neuen Parteichefs. Fehlstart des neuen Parteichefs. Das ist sowieso schon mal als Überschrift. Ne? Der Beck sagt, hallo Leute, wir brauchen mehr Geld, und wir nehmen es uns her von euch. Die Presse stellt sich hin und sagt, das war ja wohl nichts. So interessiert man sich ja als Zeitungsleser dafür, warum das jetzt nichts gewesen sein soll. Ich zitiere, Beck hat die Chance ungenutzt verstreichen lassen, wirklich genau zu erklären, wie er sich das Umsteuern der Finanzierung des Sozialstaats vorstellt. Das ist ein Schlaumeier unterwegs. Und zwar zugunsten der nun wirklich im internationalen Wettbewerb notwendigen Entlastung der Arbeitskosten durch Senkung der Sozialbeiträge. So aber hat Beck den Start der Programmdebatte selbst verdorben, weil seine Interviewäußerungen über die mangelnde Finanzausstattung des Sozialstaats den festen Eindruck hinterlassen haben, es gehe nur um den Griff in die Taschen der Bürger. Dieser Kommentar ist wirklich eine echte Meisterleistung. Ich fange mal hinten an. Da merkt man, wie die Presse auf die Unzufriedenheit der Leute durchaus anspielt. Dem geht es nur um den Griff in die Tasche des Bürgers. Da kann jeder Betroffene nicken und sagen, genau, immer zocken die uns ab da oben. Aber was ist denn eigentlich die Kritik an dieser Abzocke seitens des Pressemenschen? Der sagt, abzocken ist ja okay. Aber dann muss man doch wissen, ob das Abzocken auch wirklich den Zweck befördert und sichert, um den es doch bei der ganzen Finanzierung des Sozialstaats geht, nämlich Senkung der Arbeitskosten im internationalen Wettbewerb. Er benennt also den höheren Gesichtspunkt, den höheren staatlichen Zweck, für den die ganze Finanzierung von Staatsaufgaben und Ausgaben stattfindet. Wir, Deutschland, müssen im internationalen Wettbewerb gewinnen. Dafür, das ist ja wohl arschklar, muss die Arbeit billiger werden, dafür müssen die Sozialausgaben gekürzt werden. Und wenn der Beck sich dazu gar nicht äußert, seine Maßnahme dazu, zu diesem höheren Zweck gar nicht ins Verhältnis setzt, dann nimmt er den Leuten ja bloß Geld aus der Tasche. Und dann dient dieses Geld aus der Tasche nehmen gar nicht dem Gelingen der nationalen Standortpolitik, sondern ist bloße Aneignung von privaten Einkommen. So macht man das. Die Umlenkung der berechtigten Unzufriedenheit auf den Gesichtspunkt, unter dem sie berechtigt ist. Das Ansprechen, das Erwähnen der Unzufriedenheit, dass sie ins Recht setzen, um dann zu sagen, ja Leute, das ist schon klar, das trifft euch hart und deswegen dürft ihr die Politik daran messen, jetzt nicht, ob euch das hart trifft, sondern ob diese Maßnahme auch dem höheren allgemeinen Zweck dient, Senkung der Arbeitskosten und Beförderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standorts. Und damit ist eigentlich alles fertig, damit ist der Gesichtspunkt benannt, dem die Wirtschaftspolitik zu dienen hat. Und die Unterordnung der Unzufriedenheit unter die Maßstäbe, die doch wohl gelten, fertig. Das ist kritischer Journalismus. Kritischer Journalismus betrachtet die staatlichen Maßnahmen unter den Zielsetzungen, die die Politik selbst vorgibt. Das mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, das hat ja nicht der Dietrich Eickmeier, der diesen Artikel verfasst hat, erfunden, sondern es ist ja ein Maßstab, den er selber sich von der Politik der ehemaligen grün-roten Koalition abgeguckt hat. Da hat er den ja her. Den zitiert er. Er sagt, das habt ihr euch doch vorgenommen. Das ist doch das, was ihr wolltet. Und was macht ihr? Ihr macht ja gar nicht das Nötige für das, was ihr selber euch vorgenommen habt. Man schließt sich den von der Politik ausgegebenen Erfolgsmaßstäben für nationale Politik an und misst dann die Politik daran, ob sie mit ihrem eigenen Vorgehen diesen Maßstäben, diesen ihnen selbst gesetzten Maßstäben genügt oder nicht. Und dann kann man ganz außerordentlich kritisch werden und sagen, das ist ja alles eine riesengroße Schwangerei, das ist alles ein Politikversagen, das ist alles eine Unfähigkeit. Erst erzählen Sie uns jahrelang, Sie wollen die Wettbewerbsfähigkeit stärken und was machen Sie? Lauter Fehler, lauter Versäumnisse, lauter Missgriffe. Und auch das übrigens ist eine sehr wichtige Abteilung staatsbürgerlicher Bildung. Die Trennung zwischen den Absichten der Politik, die sind gut, und der Durchführung, die ist mangelhaft. Womit ein weiterer Beitrag zur nationalen Bewusstseinsbildung geleistet ist. Man darf nämlich jetzt alle Schäden, alle negativen Wirkungen der Politik, die man erfährt, nicht auf die von der Politik verfolgten Ziele und Zwecke schieben, sondern darauf, dass diejenigen, die gerade an der Macht sind, diese Ziele und Zwecke immer so mangelhaft realisieren. Dass diejenigen, die die Politik gerade machen, es offenbar aus irgendeinem unerfindlichen Grunde immer nicht hinkriegen, das, was sie selber sich vorgenommen haben, so durchzusetzen, dass das unter am Ende auch rauskommt, was sie selbst versprochen haben. Diese Verschiebung der Kritik von der Politik hin zu den Politikern, von der Politik hin zu der jeweiligen Regierung, eröffnet das weite Feld einer Kritik, die jeden Missstand nicht als notwendige Konsequenz dessen, was die Politik sich vorgenommen hat, nimmt, sondern als vermeidbaren Schaden, der bei richtiger Anwendung der politischen Maßstäbe gegangen wäre, aber von denen, die gerade an der Macht sind, vergeigt worden ist. Da kann sich dann der Zeitungsleser, der kleine Mann, wie es so schön heißt, zu voller geistiger Souveränität aufschwingen, sich zu Hause am Abendbrottisch oder am Stammtisch hinsetzen und sagen, was die da oben wieder treiben, das ist ja wohl die letzte Scheiße. Das könnten Sie doch wenigstens hinkriegen, dauernd versprechen Sie uns, die Arbeitslosen von der Straße zu holen und wo bleiben Sie denn und wo bleiben Sie denn? Und ist damit voll auf Linie dessen, was die Politik von ihm will, weil er hat ja die Maßstäbe unterschrieben, er hat ja die Ziele unterschrieben und weiß sich überhaupt nur noch darüber, bei der Politik zu beschweren, dass sie, die doch eigentlich dafür zuständig wäre, das Gelingen des nationalen Projekts voranzubringen, es dauernd vergabt. Diese Kritik ist einerseits sehr staatstragend, hat aber durchaus einen Haken. Und da sind Politiker auch, werden Politiker auch nicht müde, das der Journalie immer mal wieder unter die Nase zu reiben. Und deswegen gibt es auch die schönen Zerwürfnisse zwischen der Politik auf der einen Seite und dem Journalismus auf der anderen Seite. Wenn nämlich die Politik dauernd ankarrt, dass sie die guten Zwecke und Ziele Deutschland vor in wirtschaftlicher, politischer, militärischer Hinsicht immerzu nicht zustande bringt, der untergräbt, vom Standpunkt der Politik aus betrachtet, die Autorität des Staates, der stellt ja glatt die Leistungsfähigkeit der Staatsgewalt in Frage und vor allen Dingen, und das können Politiker gar nicht leiden, der würdigt ja überhaupt nicht den schweren Dienst, den die erbringen, wenn sie sich ganz bei der Aufgabe aufreiben, dafür zu sorgen, dass die Nation vorankommt. Also genau diese affirmative Kritik, die die Politik immer an ihren eigenen Maßstaben misst und den Politikern vorwirft, sie würden sich an ihn immer blamieren, ist gerade die Quelle eines wunderschönen Streits zwischen Politikern auf der einen Seite, die sich ungerecht behandelt fühlen, und Journalisten auf der anderen Seite, die darauf beharren, dass sie doch das Recht haben, die Politik der Politik vorzuhalten, wo sie was richtig und wo sie was verkehrt gemacht hat. Und die ganze Feier der Meinungsfreiheit, und das ist dann nochmal das Nette an der Stelle, lebt überhaupt davon, dass Politiker dann an der Stelle auch immer mal wieder sagen, das fänden sie jetzt aber wieder ganz unmöglich, was die Presse sich da geleistet hat. Und das müssen sie sich jetzt ja nur nicht bieten lassen, sich dauernd von den Heinis, von der Journalie in die Suppe pinkeln zu lassen. Die Presse bestätigt sich ihre Rolle als Pflege der Meinungsfreiheit gerade darin, dass sie überhaupt nichts anderes tut, als die höheren Ziele des Staatswesens hochzuhalten und zu feiern und ihr Voranbringen zu fordern. Und die politische Klasse, wie es so schön heißt, die eigentlich dafür zuständig wäre, die kräftig voranzubringen, immerzu Mängel erkennen lässt, wenn sie das tut. Das hat dann noch einen weiteren netten Übergang, den ich euch nicht vorenthalten will, nämlich den, sich überhaupt journalistisch mit der Frage zu befassen, ob die Politik, so wie sie insgesamt drauf ist, eigentlich überhaupt der Lage gewachsen ist, der sie sich ausgesetzt sieht, die sie zu bewältigen hat. Das finde ich natürlich den Artikel da wieder nicht. Die Süddeutsche hat nämlich sich das überhaupt gleich ganz gespart in ihrem Kommentar zu dem Inhalt des Beck'schen Vortrags was zu sagen und hat sich gleich zu der Frage geäußert, was das eigentlich als Leistung einer Partei war, die doch zu Recht den Anspruch haben will, in diesem Land zu führen. Das Elend Erneuerung ohne Kraft, heißt der Kommentar. Das Elend der SPD war in der Berliner Kongresshalle mit Händen zu greifen, nicht nur wegen eines künftigen Vorsitzenden, der sichtlich mit seiner Rolle rang. Als Kraft der Erneuerung preist sie sich an, also die SPD, eine Partei der Auszehrung ist sie in Wahrheit. Sie hat Personal im Übermaß verschlissen und der Rest ist weitgehend traurig. Wenn man sowas liest, fragt man sich echt, womit sich eigentlich der Mensch eigentlich geistig befassen soll. Er soll sich allen Ernstes in die Sorgen der SPD reindenken, ob die das hinkriegt, die nötigen Persönlichkeiten vorstellig zu machen, die es ihr ermöglicht, bei den nächsten Wahlen ein paar Prozentpunkte mehr einzusacken. Und dieses ausdrücklich mit dem Argument, und das macht man dadurch, dass man eben die Person, die man dort anzubieten hat, als Erneuerer, als schlagkräftige Führer präsentiert, und das hat die SPD nicht hingekriegt. Und das braucht das Land aber, Parteien, die handlungsfähig sind, Parteien, die kraftvolle Erneuerer präsentieren, die die Sache im Griff behalten, die dafür sorgen, dass es vorwärts geht in diesem Land und nicht alles immer erstarrt. Da geht die Presseberichterstattung ausdrücklich über in Personenkult pur. In Personenkult insofern, als hier ja allen Ernstes an der Thematik rumgemacht wird, wie gut Politik gelingt, hängt eben davon ab, welche Personen an der Macht sind, ob die das als Führerfiguren hinkriegen, alle Schwierigkeiten zu bewältigen, mit denen sie in diesem Land konfrontiert sind. Und dass Politik ein schwieriges Geschäft ist, die eben die entsprechenden persönlichen Einsatz verlangt, wird damit nochmal an den Personen unterstrichen, die sich zum Beruf gemacht haben, sie durchzuführen. Was darf der Bürger von der Politik erwarten? Erstens Handlungsfähigkeit, Leute, die das auch schaffen, was sie sich vornehmen, und zweitens Glaubwürdigkeit, Leute, die auch noch in ihrer Person die Fähigkeit repräsentieren, den nationalen Erfolg zu garantieren. Und das ist dann das Recht, was der Zeitungsleser hat, seine politischen Führungsfiguren an diesem Maßstab zu messen, die Nase zu rümpfen und sagen, nee, das war ja wohl nicht so toll, was der Beck da auf dem SPD-Parteitag abgeliefert hat. Da bin ich als Fan einer handlungsstarken Politik überhaupt nicht davon begeistert, was die mir da als potenzielle zu wählende Figuren anbieten. Das alles, wie gesagt, ist die sogenannte seriöse Presse. Die unseriöse Presse macht es gleich so. Bild erklärt die neuen Pläne der SPD. König Kurt, in Anführungsstrichen, will mehr Steuern für mehr Sozialstaat. Mit ihrem König Kurt an der Spitze will die alte Tante SPD wieder zur linken Volkspartei werden. Die SPD will einen vorsorgenden Sozialstaat. Sie will mehr für die Familie tun, sie will mehr für die Bildung tun, sie will mehr für die Ausbildung tun. Das alles darf man sich auch als Bild-Zeitungsleser zu Gemüte führen und mit der in Anführungsstrichen gesetzten König-Kurt-Überschrift dann auch so seine leisen Zweifel daran entwickeln, ob man das der SPD, dieser alten Tante, wirklich zutrauen kann, solche Projekte erfolgreich zu Ende zu bringen. Der Standpunkt ist haargenau der gleiche. Die Sprache ist ein bisschen volkstümlicher, die Darstellung der Projekte in schlichteren Worten gehalten. Aber nach der Seite hin, und insofern ist alles Naserümpfen von Intellektuellen über die Bildzeitung auch völlig deplatziert, die Botschaft, die rübergebracht wird, ist haargenau die gleiche. Unsere Politiker müssen in der Lage sein, kraftvoll neue Projekte, neue Programme durchzusetzen. Ob dafür die Profilierung als linke Volkspartei ausgerechnet ein gutes Mittel ist, da behalten wir uns ja mal das Urteil drüber vor. Ich fasse mal diesen ersten Punkt zusammen. Auf diese Weise im Zusammenwirken von politischen Ankündigungen seitens der Politiker und getreuer Berichterstattung samt Kritik der Presse werden die Leute ständig an die neuen Maßstäbe gewöhnt, die die Politik ihnen serviert. Kaum stellen Politiker sich hin und sagen, es muss ein Ende haben mit dem alten Schlendrian, mit der Finanzierung von Arbeitslosigkeit, fördern statt fordern und was der Sprüche mehr sind, sagt die Presse, genau darauf haben wir schon lange gewartet, das müsst ihr tun, und ist dann damit befasst, genau unter dem Maßstab, den ich eben gesagt habe, immerzu die Politik daran zu messen und zu bemängeln, dass sie immer nicht energisch genug durchgreift bei dem Programm, was sie sich gerade vorgenommen hat. Das ist die Art und Weise, wie die Betroffenheit, wie die Unzufriedenheit der Leute mit dem Programm gelenkt wird, hin zu dem Gesichtspunkt, ja, das ist ja alles nicht schön, das finden wir ja auch alles irgendwie gar nicht vom Standpunkt des privaten, persönlichen Geldbeutels aus gut. Aber wenigstens müssten sie es dann doch hinkriegen, dass dann der selbstgesetzte Zweck unten rauskommt. Und von diesem Maßstab aus, das setzt die Presse mit ihrer Kritik, gerade mit ihrer Kritik an den staatlichen Maßnahmen durch, darf man jetzt an der Politik herummäkeln und sich beschweren, dass sie ihren Auftrag nicht erfüllt. So wird das Bild des Verhältnisses von Volk und Staat als wechselseitigen Dienstverhältnis gepflegt. Der Staat, wenn er sich Ziele setzt, hat dann auch die Pflicht, diese Ziele erfolgreich zu Ende zu bringen. Und der Bürger hat das Recht, die Politik daran zu messen, ob sie das hinkriegt oder nicht. Und die Presse übernimmt immerzu die Aufgabe, genau diese Prüfung durchzuführen, ob sie das auch schafft. Und deswegen will ich zum Schluss dieses Abschnitts das Ganze nochmal an einem anderen Beispiel illustrieren, was mir heute untergekommen ist bei der Lektüre der Bild-Zeitung. Dieses Verhältnis von Rechten und Pflichten. Die heutige Schlagzeile der Bild-Zeitung lautet: Sind deutsche Mütter wirklich faul? Sind deutsche Mütter wirklich faul? Denkst du, was haben sie denn jetzt wieder? Empörung über Familienbericht der Bundesregierung. Stellvertretend für die ganze Bildleserschaft, die wahrscheinlich noch gar nicht gewusst hat, dass es einen Familienbericht der Bundesregierung gibt, ist die Bild-Zeitung schon mal empört. Warum ist sie empört? Diese Studie schockt Deutschland. Laut Familienbericht der Bundesregierung arbeiten deutsche Mütter weniger als Mütter in anderen europäischen Ländern. Der Vorwurf, die zusätzliche Zeit nutzen sie nicht für Hausarbeit, sondern lieber für Freizeit. Alles über die Studie und die Riesenempörung. Das Schöne an diesem Thema, das sind eigentlich mehrere Punkte. Das erste ist, wenn die Bild-Zeitung diese Frage aufwirft und wie gesagt stellvertretend für ihre Leser schon mal schwer empört ist über den angeblichen Vorwurf, deutsche Mütter sind faul, dann weiß sie sich mit ihrer Leserschaft in einem Punkt einig. Mutter sein ist nicht einfach ein Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Mutter sein ist ein schweres Amt. Mutter sein ist ein Dienst. Mutter sein ist eine Leistung, die man für das Gemeinwesen erbringt. Und wenn man diese Leistung für das Gemeinwesen erbringt, dann hat man auch das Recht darauf, in dieser Leistung anerkannt zu sein. Und wenn in dem Familienbericht der Bundesregierung drinsteht, irgendwas drinsteht, was diesem Maßstab nicht genügt, Anerkennung der Mütter für ihren schweren Dienst, dann hat das Volk das Recht, empört zu sein, weil dann ist nämlich seine Ehre verletzt. Dann hat die Politik sich an dem hohen Gut versündigt, das da heißt, genauso wie der Staat seinen Pflichten nachkommen muss und alles tun muss, damit das Gemeinwesen funktioniert, müssen selbstverständlich auch die Bürger ihren Pflichten nachkommen, bescheiden sein, arbeiten, Kinder anständig erziehen, sich nicht zu Schulden kommen lassen. Aber wenn sie das dann tun, dann haben sie eben auch ein Recht, gegenüber der Politik einzuklagen, dass die Politik das anerkennt und sie nicht auch noch beschimpft. Der ideelle Lohn für die Unterwerfung unter die staatlichen Maßstäbe ist hier der Gegenstand der politischen Betreuung. Da wird ausdrücklich der Sachverhalt, dass man es als Mutter hierzulande in der Tat nicht eben leicht hat, als positive Stellung der Menschheit zu dem, was sie so tagtäglich zu erledigen hat, unterstellt und angesprochen bei Menschen eben genau dieses Ehrgefühl, das auf dem Erbringen von Leistungen für wenig Gegenleistung beruht. Und wie die Bild-Zeitung so ist, findet sie natürlich auch sofort Mütter. Vielleicht denkt sie sich die auch aus, es macht aber auch nichts, die gibt es wahrscheinlich trotzdem, die das genauso sehen. Bianca H., Klammer auf, 31,3 Kinder, Klammer zu, aus Hamburg. Zitat, faul von wegen. Leider hat der Tag bei mir nur 24 Stunden. Ich würde was drum geben, wenn ich mal eine Stunde Zeit für mich hätte. Da ist bei drei kleinen Kindern nicht dran zu denken. Was will die Bild-Zeitung jetzt eigentlich gesagt haben? Scheiße, in was für Verhältnissen Familien hierzulande leben, keineswegs. Die will sagen, alle Achtung, die Frau, die erbringt doch eine Leistung fürs Gemeinwesen, die geht auch voll in Ordnung. Die macht alles, was von ihr verlangt wird. Und dann kann nicht die Bundesregierung herkommen und sagen, das wäre weniger als irgendwie die Frauen in Schweden und Italien. Und die Wissenschaft kriegt dann auch noch gleich ihr Fett ab. Der Verfasser des Schockberichts, der Soziologieprofessor der Berliner Humboldt-Universität, Hans Bertram, wir haben nicht untersucht, was die Mütter in ihrer Freizeit machen. Ob sie die Familie organisieren, sich in der Nachbarschaft engagieren oder Hobbys nachgehen. Also der Wissenschaftler ist sich mal wieder keiner Schuld bewusst. Er hat sich gar nicht klar gemacht, dass er die Mütter mit diesem Befund beschimpft. Aber das hat ja nun die Bild-Zeitung dankenswerterweise aufgeklärt. Das ist die positive Wendung der Unzufriedenheit. Die positive Wendung der Unzufriedenheit, die jetzt endgültig nur noch den eigenen materiellen Schaden als Anspruchstitel für die Anerkennung von oben benutzt, die Betroffenheit von der Politik gar nicht mehr als Einwand gegen irgendeine Maßnahme geltend machen will, sondern nur noch sagen will, wenn die Politik schon so mit uns umspringt, dann haben wir erstens ein Recht darauf, dass sie selber sich anständig aufführt und sich an die anständigen Maßregeln des nationalen Gemeinwesens hält. Und zweitens haben wir ein Recht darauf, dass sie uns in unserer schweren Lage anerkennt und uns nicht noch, wenn wir schon uns so schwer tun, mit den Verhältnissen zurechtzukommen, wie sie uns serviert, auch noch schlecht macht. Und von dem Standpunkt aus übrigens kann man dann auch gleich folgenden Übergang machen, das ist nämlich immer auf der nächsten Seite. Da veröffentlicht die Bild-Zeitung ein Bild von drei Typen, die so auf einer Parkbank sitzen und alle irgendwie eine Flasche Bier in der Hand haben und macht die Überschrift: Solche Bilder wollen wir nie wieder sehen, Herr Röwekamp. Röwekamp ist der Bremer Innensenator. Es nervt. Kaum zeigt sich der Frühling mit seinen ersten warmen Sonnenstrahlen, besetzen Säufer und Junkies öffentliche Plätze und Grünanlagen. Sie trinken Bier, pöbeln rum, pinkeln ins Gebüsch, machen Kindern Angst. Ja, das ist doch gelungen. Ein anständiger Deutscher, der sich nicht zu Schulden kommen lässt, der nie auf die Idee kommen würde, die öffentliche Ordnung zu stören, der hat ein Recht darauf, wenn er auch sonst schon nicht kein Recht hat, dass der Staat dann wenigstens die Leute abräumt, die in ihrer Verwahrlosung das öffentliche Bild des Gemeinwesens stören und für die anständige Menschheit das Leben schon vom Ansehen her unerträglich macht. Auch da die Bild-Zeitung ganz als Agent eines sehr merkwürdigen Rechts des normalen Untertanen, nämlich von allen negativen Wirkungen der Verelendung und Verwahrlosung verschont zu bleiben, wenn er schon selber sich an alles hält und sich nichts zu Schulden kommen lässt. So schmiedet man eine Einheit zwischen oben und unten. in kritischer Stellung zu der Politik. Und diese Einheit, geistig jedenfalls, die kommt eigentlich, und das ist dann mein letzter Punkt, zur vollen Geltung dort, wo die Presse sich mit den Auswärtigen Händeln unseres Staates befasst. Deutschland ist bekanntlich eine Weltwirtschaftsmacht, die überall auf der Welt ökonomische und deswegen auch politische Interessen hat. Deutschland ist Mitglied der NATO, des mächtigsten Militärbündnisses dieser Welt, als solche Macht berechtigt, überall auf der Welt nach den Rechten zu sehen, Ordnung zu stiften, anderen Staaten zu sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das ist das, was die Politik macht. Der deutsche Zeitungsleser ist bei diesen Aktivitäten geistig immer dabei. Und zwar hier gleich von einem für die öffentliche Agitation sehr schlichten Standpunkt, nämlich dass man sowieso, wenn man die auswärtigen Aktivitäten der eigenen Macht begutachtet, der immer schon gutes Gelingen wünscht gegen die Aktivitäten anderer Staaten. Im Außenverkehr stellt sich dem Gelingen der Staatsprojekte ja nicht bloß irgendwelche aufmüpfigen Bürger oder irgendwelche ökonomischen Misslichkeiten in den Weg. Im auswärtigen Verkehr stellen sich den Interessen der eigenen Nation andere Gewalten in den Weg. Und da ist es für einen deutschen Zeitungsschreiber, das ist übrigens keine Spezialität von denen, das sehen die Zeitungsschreiber anderer mächtiger Staaten für ihre Nation jeweils ganz genauso. Da heißt es dann übrigens Nationalismus. Das ist einem deutschen Zeitungsschreiber vollkommen selbstverständlich, dass das so ist. Und auch hier behält es sich die Presse vor, inwieweit sie die Taten, die der Staat hier unternimmt, erfolgsträchtig findet oder nicht. Und das hat nun allerdings eine etwas härtere Seite als die Sorte Kommentare, die ich bislang unter die Lupe genommen habe. Das hat deswegen eine etwas härtere Seite, weil man sich also sofort mit der Frage befasst, was gilt eigentlich die deutsche Gewalt auswärts überhaupt? Und diese Frage, was gilt eigentlich die deutsche Gewalt auswärts überhaupt, die macht dann sehr schnell und sehr unmittelbar auch durchaus den Übergang zur Kriegspropaganda. Und zwar ohne, dass sich dabei die Öffentlichkeit, die sowas betreibt, groß dabei was denken muss. Muss man eben. Also das Thema, das wissen Sie ja alle, das wisst ihr ja alle, das aktuell auf der Tagesordnung steht, ist die Frage, wie geht der Westen mit dem Iran um? Die Frage, die da gewälzt wird, erstmal von der Politik selber ist, wie können die Machtmächte, die in dieser Welt das Sagen haben, diesen Staat dazu nötigen, dazu zwingen, eventuell sogar mit dem Einsatz militärischer Gewalt, dass er sein Atomprogramm aufgibt. Dabei ist unterstellt, dass diejenigen, die dieses Programm verfolgen, selber Atommächte sind und dass das, was sie da verteidigen, ihr Recht auf exklusiven Besitz dieser Waffengattung ist, gegen den Anspruch anderer Staaten, sich ebenfalls in den Club der Atommächte heraufzuarbeiten. Das ist erstmal schlicht das Thema und es ist ein sehr kriegsträchtiges Thema. Dann mache ich das halt ohne Zitat, erst einfach das Prinzip. Was kommt dabei raus, wenn eine geistige Instanz, das ist ja die Presse erstmal, die hat ja keine politische Macht, die ergreift keine praktischen politischen Maßnahmen, die setzt praktisch nichts durch. Sie erhebt sich geistig, theoretisch in den Rang der Institution, die sich das Recht zuspricht, die Politik immerzu daran zu messen, ob sie das schafft, was sie sich vorgenommen hat. Was passiert eigentlich, wenn dieser Standpunkt auf außenpolitische Händel angewandt wird? Ja, das ist erstmal ganz schlicht. Erstens mal unterstellt die Anwendung dieses Prinzips auf auswärtige Händel das, was es im Innern zwar schon auch unterstellt, aber was da quasi noch Gegenstand scheinbar jedenfalls einer öffentlichen Debatte ist. Es unterstellt die prinzipielle Gutigkeit, die prinzipielle Unterstützungswürdigkeit aller Anliegen der eigenen Nation, aller, und die prinzipielle Unberechtigung anderer Staaten, sich denen entgegenzustellen. Das ist das Erste. Und zweitens unterstellt dieser Standpunkt damit das Recht der Nation, auch von anderen Staaten zu verlangen, dass sie diese prinzipielle positive Bewertung des eigenen Staates teilen, dass sie das Recht Deutschlands, der USA, Spaniens, Russlands akzeptieren, in dieser Weise in der Weltpolitik herumzuvorwerken. Und beurteilt von diesem Standpunkt aus prinzipiell jede Aktion eines anderen Staates, der von haargenau dem gleichen Standpunkt aus sich in irgendeiner Weise einem deutschen Interesse in den Weg stellt, vom Standpunkt des verletzten Rechts der eigenen Nation. Und dabei lässt die Presse es nicht bewenden. Der Standpunkt des verletzten Rechts ist ja schon der der Staatsgewalt selber und der Diplomatie. Sondern sie übersetzt sich und ihren Lesern dieses Recht in die entsprechende Moral. Im Verhältnis zum Iran und im Verhältnis zu dem Thema, was der Ausgangspunkt der ganzen Meinungsfreiheitsdebatte war, den Maßnahmen und Kampfansagen islamischer Staaten im Zusammenhang mit dieser Karikaturendebatte, im Verhältnis zum Iran sieht das zum Beispiel so aus, dass alles, was der Iran tut, ich will jetzt gar nicht auf den konkreten Inhalt von dessen Politik eingehen, sondern erstmal nur sagen, wenn man es mal unter Abstraktion von allen Spezialitäten der verschiedenen beteiligten Nationen betrachtet, tut der Iran der Sache nach überhaupt nichts anderes als genau das, was alle Staaten bisher getan haben, die an die Atombombe drankommen wollten, weil sie eben in den Kreis dieser exklusiven Mächte aufsteigen wollen. Sie schaut eben zu, wie sie sich diese Mittel besorgt und benutzt die internationalen Institutionen für diesen Zweck. Dass der Iran das macht, und zwar gegen das explizite Interesse der USA und der NATO, hat ihr in der öffentlichen Behandlung der deutschen Politik den Titel ideologisch eingehandelt und fragt sich, was ist denn jetzt an der Iran-Politik speziell ideologisch? Ja, na klar hat auch der Iran eine offizielle nationale Propaganda, die das Herankommen an die Atombombe als Recht der Nation aufgrund des besonderen intrinsischen Werts dieser Nation begründet. Da verfährt übrigens der Iran sachlich überhaupt nicht anders als die Regierung hier, die auch sagt, die militärischen Mittel, die wir haben wollen, die stehen uns zu, weil wir sind doch mit guten Zwecken und guten Absichten unterwegs und deswegen brauchen wir die auch. Dass Politik auch ihre auswärtigen Händel begründet damit, dass man es hier mit einem ganz vorzüglichen Gemeinwesen zu tun hat, dem deswegen auch auswärts die Erfüllung seiner Ansprüche zustehen. Das ist überhaupt nichts Spezielles am Iran. Der Inhalt der Art und Weise, wie er das begründet, unterscheidet sich ein wenig von dem, wie das in Ländern wie Deutschland oder den USA üblich ist, aber die Sache selber unterscheidet sich überhaupt nicht. Ideologisch ist es beim Iran deswegen, weil der Iran dieses gegen den ausdrücklichen Willen derjenigen Staaten tut, die für sich das Recht vorbehalten und auch die Machtmittel haben, oder zumindest zu haben glauben, sage ich mal, den Iran aus diesem Club auszuschließen. Also die Zutat, die die Presse bei den auswärtigen Beziehungen und deren Begutachtung zu der Politik selbst hinzutut, ist eigentlich bloß die, dass sie die moralisch erhöht, dass sie der eigenen Politik einen Wertekatalog zuschreibt, der sie unbedingt ins Recht setzt mit ihrem Anspruch, ihre Interessen überall auf der Welt anerkannt zu bekommen, und den Wertekatalog anderer Nationen darüber schlecht macht, dass man sagt, bei denen handelt es sich um Ideologie, bei denen handelt es sich um Fanatismus, und deswegen gehört sich deren Wertekatalog nicht, hat sich unserem nicht entgegenzusetzen. Wenn man erstmal auf der Ebene angekommen ist, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr groß zu agitieren. Dann kann man eben schlicht und einfach die gute Meinung, die man von dem eigenen Gemeinwesen und dessen Prinzipien hat, eben in einen solchen Wertekatalog übersetzen und sagen, wegen der Meinungsfreiheit, das war der Ausgangspunkt, müssen die westlichen Werte in der Welt obsiegen und die anderen haben da nichts verloren. Und auch das will ich zum Schluss euch nicht verschweigen, kann man sehr viel schlichter haben. Ebenfalls die Bildzeitung von heute. Es hat ja in Ägypten einen Terroranschlag gegeben und in diesem das besonders Interessante an diesem Terroranschlag scheint für die deutsche Presse die Tatsache zu sein, dass da ein deutsches Kind herumgekommen ist. Auch das ist übrigens schon ein sehr aparter Gesichtspunkt, unter dem man die Gewalthändel auf der Welt betrachtet. Kommen dabei auch die Nationalfähnlein zustande, die auswärts mit deutschem Pass rumwandern? Wenn das der Fall ist, ist es natürlich eine völlig andere Angelegenheit als sämtliche anderen Opfer und Leichen, die so tagtäglich auf diesem Erdball produziert werden. Und die Bildzeitung macht es dann so, dass sie auf der ersten Seite immer mit Betonung des Menschlichen ein Foto von dem zu Tode gekommenen Kind veröffentlicht. Dieser Junge starb in der Terrorhölle. Er wurde nur 10 Jahre alt. Damit ist die Botschaft an die Leser eigentlich fertig. Was muss das für ein grauenhafter, feiger, verbrecherischer Wille sein, der unschuldige deutsche Kinder ermordet? Na gut, da hätte man viel zu tun, wenn man jeweils vom Standpunkt des betroffenen Staates diese Frage aufwirft. Aber das ist den Journalisten, und das sind ja alles Intellektuelle, die solche Artikel schreiben, nicht nur bekannt, sondern das benutzen sie ja auch ausdrücklich als Instrument, die Verwerflichkeit auswärtiger staatlicher oder auch quasi staatlicher, nicht staatlicher Kriegs- und Gewaltaktionen vom Standpunkt dessen, dass dabei deutsche Kinder betroffen sind, ist die Übersetzung fürs Gemüt des politisierten Nationalisten eben dieses politischen Anspruchs, wo Deutschland unterwegs ist, haben sie ihre Rechte durchsetzen zu dürfen, und wenn andere dagegen verstoßen, dann sind das feige Mörder, die bestraft gehören. Nach der Seite hin also ist es ausdrücklich so, dass eigentlich keine Differenz zwischen dem Interesse der Staatsgewalt und dem Interesse des Bürgers mehr überhaupt zum Thema wird, sondern umgekehrt, es wird praktisch unterstellt, bebildert und ausgemalt, wie einig sich doch die Gewalt ist, die deutsches Recht und deutsche Menschen überall auf der Welt verteidigt und die Bürger, die sich von dieser Gewalt genau eben dies erwarten dürfen und dafür dann aber auch bereit sind, gerade zu stehen. Soweit die Leistung der Presse, wie gesagt, geistige Standortpflege in schweren Zeiten. Ich mache damit erstmal Schluss und alle Fragen zu den einzelnen Beispielen oder einzelnen Argumenten kann man jetzt en Detail diskutieren. Was ich übrigens noch ganz weggelassen habe, aber das ist auch kein großes Zutat, ist ja diese ganze Abteilung Wirtschaftsberichterstattung, die man auch nur mal für sich überlegen könnte. Aber es hat ja auch erstmal gereicht, denke ich mal. Okay, wie passt denn das Beispiel Atomausstieg da rein in der Schema? Ich versuche das mal. Das ist ein bisschen kompliziert. Der Ausgangspunkt der ganzen Debatte, die da schließlich zum Atomausstieg oder dem sogenannten geführt hat, der ist ja interessanterweise schon der, dass es eine Anti-AKW-Bewegung gegeben hat, die die Politik auf Risiken der Atomkraft aufmerksam gemacht hat, die vorher schlicht und einfach für gleichgültig erklärt hat. Nicht, dass die vorher nicht da gewesen wären, nicht, dass sie nicht bekannt gewesen wären, sondern diese Bewegung, und übrigens gerade unter Nichteinhaltung der Vorschriften der Meinungsfreiheit, hat tatsächlich durch ihre Proteste und durch ihre Einwände und durch ihre Prozesse zum einen den nationalen Standpunkt in der Frage, was ist eigentlich in Sachen Reaktorsicherheit notwendig, um die in der Anwendung der Atomenergie in Kauf genommene Verstrahlung und Verseuchung ganzer Landstriche vereinbar zu machen mit dem Interesse daran, diese Energiequelle zu nutzen. Das Zweite ist, bei der Auflage des Energieprogramms, des Atomprogramms, hat sich ja die deutsche Politik und die europäische Politik insgesamt, weil sie so total scharf waren auf diese national unabhängige Energiequelle, schlicht und einfach ignorant gestellt gegen den Sachverhalt, den es ja nach wie vor gibt, dass es eine halbwegs oder überhaupt nur ansatzweise gefahrlose Bewältigung des Abfallproblems bei dieser Energieform schlicht und einfach nicht gibt. Wenn Sie sich in der ganzen Frage ein bisschen auskennen, wissen Sie ja auch, wie da mit umgegangen wird. Ne? Da wird das Zeug halt einfach irgendwo sogenannt zwischengelagert. Was heißt zwischen? Das liegt da jetzt auch schon seit 30 Jahren und strahlt da vor sich hin. Das heißt, es hat sich tatsächlich der politische Standpunkt in Deutschland jedenfalls bezogen auf die Frage, was kostet eigentlich die Nation die Beförderung und Pflege dieser Energiequelle und was bringt sie hier? Dieser Standpunkt hat sich tatsächlich politisch geändert. Wie gesagt, zum Teil ausgelöst, zum Teil angestachelt durch die Anti-AKW-Bewegung, aber in der Sache war das eine Veränderung der politischen Berechnung bezogen auf das Verhältnis von Nutzen und Risiko. Und das andere ist, die Dinger haben ja nun mal eine Endlebenszeit. Der sogenannte Atomausstieg bezieht sich ja der Sache nach überhaupt nicht darauf, dass man an irgendeiner Stelle wegen dieser Strahlengefährdung, wegen dieser tatsächlich stattfindenden Verseuchung durch AKWs irgendein Ding zugemacht hätte. Sondern der Beschluss lautet ja im Wesentlichen, wenn die aktuell tätigen AKWs ihre Lebensendzeit erreicht haben, dann werden auf deutschem Territorium jedenfalls keine neuen AKWs gebaut. Das ist eigentlich der ganze Inhalt des sogenannten Atomausstiegs. Also selbst zu dem Zeitpunkt und selbst dann, wo die Energiepolitik gesagt hat, wir müssen das alles nochmal durchrechnen, ob eigentlich die volkswirtschaftlichen Kosten für diese Energieform sich vergleichsweise zu dem, was wir von ihr haben in Sachen unabhängiger nationaler Energieversorgung, ob sich das volkswirtschaftlich und gesamtpolitisch noch rechnet, hat sich die Politik keineswegs auf den Standpunkt gestellt, die sind uns zu gefährlich, die AKWs, die schalten wir ab, sondern sie sind in Verhandlungen mit den Reaktorbetreibern getreten und haben gesagt, wie finden wir einen vereinbar zu machenden Weg zwischen euren ökonomischen Kalkulationen und dem staatlichen Standpunkt. In Deutschland jedenfalls sehen wir keine Zukunft für den Neubau von Reaktoren. Und sie haben das ja auch versucht, das darf man übrigens auch nicht ganz vergessen, durchaus auch versucht, vereinbar zu machen mit einem zentralen Argument der deutschen Reaktorbauer, deren Haupteinwand, also nicht nur, aber deren Haupteinwand gegen das Einstellen des AKW-Betriebs in Deutschland ist nämlich der gewesen, dass sie damit keine Testreaktion mehr haben für ihre Exporte von Atomanlagen, die sie ja weiter betreiben wollen. Also wie sichern wir eigentlich unserer Atomwirtschaft weiterhin die Atomtechnologie als Exportschlager, selbst wenn wir in Deutschland selber das Zeug nicht mehr hinstellen wollen, ist ja auch nicht gerade ein kritischer Standpunkt zur Atomtechnologie. Wir sagen, wenn die Dinger in Brasilien stehen, wenn sie in China stehen oder sonst wo, da wollen wir als deutscher Energieanlagenexporteur gerne daran beteiligt sein, bloß in Deutschland stehen schon so viele und da wird uns das insgesamt unter dem Strich zu riskant. Ist eine, wie macht man diese beiden Gesichtspunkte vereinbar? Ist ein Gesichtspunkt und ein Verhandlungsgegenstand zwischen der Industrie auf der einen Seite und den Reaktorbetreibern und Zulieferern und so weiter auf der einen Seite und dem Staat auf der anderen Seite gewesen. Also jetzt bezogen auf das Thema will ich sagen, ich wollte nicht sagen, nur damit das Missverständnis nicht aufkommt, ich wollte nicht sagen, dass es das nicht gibt, dass sich die Politik aufgrund von in der Gesellschaft geäußerten Interessen eine Kalkulation, die sie gemacht hat, revidiert. Das wollte ich überhaupt nicht behaupten. Ich wollte sagen, wenn sie das macht und wie sie das dann jeweils macht, macht aber auch in diesem Fall deutlich, dass sie nicht einfach einem Standpunkt in der Gesellschaft nachgibt und sagt, hallo Leute, wenn euch das nicht passt, euch ist das zu gefällt, dann lassen wir das lieber. Sondern dass sie sich schwer überlegt und dass ihr übrigens auch ganz wichtig ist, darüber die souveräne Entscheidung zu behalten, welche Gesichtspunkte, die ihr da kritisch entgegengebracht werden, sie in ihrer weiteren energiepolitischen Planung berücksichtigt und welche nicht. Und es ist ja, wenn man es jetzt mal vom Resultat her betrachtet, das wäre jetzt ein anderes Thema, muss man ja sagen, es ist ja auch in gewisser Weise eine Ironie der Geschichte, dass in der aktuellen energiepolitischen Diskussion die Atomenergie plötzlich wieder als saubere Energie auftaucht, und zwar mit dem Argument, die produziert wenigstens keine CO2-Emissionen. Also daran merkt man auch, dass der Atomausstieg, den sie jetzt dann vereinbart haben mit den Restlaufzeiten und dem Recht der Energiebetreiber, dann dafür Rücklagen zu bilden, dem ganzen Zeug, und der Förderung alternativer Energien, dass dieser Standpunkt nie eine Absage an diese Technik war und eine Absage an die mit ihr einhergehenden Gefahren, sondern dass es eine veränderte Kalkulation mit der Frage ist, es für das deutsche Territorium und die deutsche Energiepolitik gut und nützlich, weiterhin in diesem Umfang die Dinge auf dem eigenen Land stehen zu haben. Und das ist ein bisschen eine andere Frage. Ich wollte jetzt eigentlich auf den Punkt hinaus, dass Sie also die These aufgestellt haben, dass sich die Presse nie gegen Staatsziele stellt, sondern bloß die politische Ausschüttung dafür, dass sie die Staatsziele erreicht. Ja. Aber jetzt sind wir schon bei der Bildung. Das war ja eigentlich in diesem Fall auch so. Ja, okay. Also zum Beispiel mit der Windenergie, da ist es unsere Schuld, es ist auch diese Staatsziele, die Windenergie zu fördern. Und das Schwierige muss man mit großer These sagen, dass eben das nicht für die Unsinn ist, sondern eigentlich offenes Schenken von Staatszielen. Ja, aber das ist ja beides dem Standpunkt verlässliche und souveräne Energieversorgung untergeordnet und der Frage, wie stellt die Politik das sicher? Also das ist, übrigens muss man auch sagen, beruht ja ein, wenn man das so nennen will, also ein in Anführungsstrichen, also die aktuell noch aktiven Garleben Protestanten würden das nicht so sehen, aber einige ehemalige Mitglieder der AKW-Bewegung, die inzwischen zu Politikern mutiert sind, die sehen das ja durchaus so. Einer der Gründe für die Relevanz, die Argumente von Teilen der Bewegung in der Politik bekommen haben, war, dass sie sich ausdrücklich auf diesen Gesichtspunkt bezogen haben. Also wenn man mit der Politik einen Streit um die Frage anfängt, ist Atomenergie wirklich die billigste Energiequelle, dann streitet man sich mit ihr über eine bisschen andere Frage als, wollen wir ein Ding haben, wovon Leute Leukämie kriegen. Ne? Und der letzte Gesichtspunkt, wollen wir eine Energieform haben, von der die Leute Leukämie kriegen, ist nicht der gewesen, der Politik eingeleuchtet hat. Aber die Frage, ist das wirklich die unter den gegebenen weltwirtschaftlichen und sonstigen Energieversorgungsbedingungen für den Standort rentabelste und kostengünstigste Energieversorgung? Ja, da haben Sie sich ein paar Argumente einleuchten lassen. Und das ist auch der letztlich maßgebliche Standpunkt für die Frage geblieben, wie lange betreiben wir die noch und wann stellen wir sie ab? Also das habe ich jetzt mit Staatsziel gemeint. Ich habe nicht gemeint, dass die Politik quasi sozusagen ein für alle Mal feststehenden Kanon von Maßnahmen hat, den sie abarbeitet, sondern wie zum Beispiel Sozialpolitik auszusehen hat, das definiert die Politik heute anders als vor 10 Jahren. Und die Leistung der öffentlichen Debatte, das war mein Argument an der Stelle, besteht gerade darin, die Leute umzupolen, sage ich mal, oder die Leute umzustimmen auf alte Maßstäbe werden aus dem Verkehr gezogen. Ein einmal im Arbeitsleben erreicht hat, wenn man einen bestimmten Status im Arbeitsleben erreicht hat, dann bekommt man den von der Arbeitslosenversicherung anerkannt. Dann hat man quasi sowas wie ein Anspruchsrecht gegenüber den Staatskassen, der auch rechtlich kodifiziert ist, diesen Standpunkt schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen und ihn zu ersetzen durch den umgekehrten Standpunkt. Das einzige Recht, das jemand hat, ist das Recht darauf, sich einen Arbeitsplatz vermitteln zu lassen, und alles andere ist eigentlich ein unberechtigter Zugriff auf Staatsfinanzen. So, das will gemacht sein. Und zwar nicht nur in dem Sinne gemacht sein, dass man jetzt die Maßnahmen ändert, und nicht nur in dem Sinne gemacht sein, dass man von oben, also das war ja im Wesentlichen die Schröder-Regierung, ausgibt, wir haben jetzt neue standortpolitische Ziele, und denen hat sich der Sozialstaat zu akkommodieren. Sondern da ist eben diese öffentliche Meinung, die quasi darauf einsteigt und sagt, so, das müssen wir jetzt dem Volk verklickern. Das ist unsere staatspolitische Aufgabe. Jetzt eben nicht als Propagandaministerium oder als schlichtes Wiederholen der Verkündung von oben, sondern genau in dieser etwas komplizierten Tour, immer die Beschwerden, die Unzufriedenheiten aufzugreifen und zu sagen, die haben jetzt in dem neuen Staatsprogramm noch folgendes Recht nicht mehr und so weiter und so fort. Natürlich, das ist ja gerade der Punkt, das ist ja übrigens in den Verhältnis nach außen ganz genauso. Bis zum Anschluss der DDR an die Bundesrepublik durften wir alle glauben, dass die Bundeswehr eine reine Verteidigungsarmee ist und dass es überhaupt gar nicht vorgesehen ist, dass irgendein deutscher Soldat irgendwo auf der Welt rumfuhrwerkt und sich über irgendwelche auswärtigen Weltgegenden militärisch kümmert. Sogar eine Zeit lang, das war in so relativ kurzer Frist, muss man sagen, ist ja sogar nach der Wende behauptet worden, jetzt sei überhaupt wenn der Ost-West-Gegensatz verschwunden ist, ist ja eigentlich überhaupt der Grund, gibt es jetzt eine Friedensdividende, hieß das Wort damals, und jetzt kann man die ganzen Militärapparate ein bisschen abbauen und kann sich das ganze Zeug ein bisschen sparen. So, das haben sie ja offenbar auch irgendwie hingekriegt, die Menschheit an den Sachverhalt zu gewöhnen, dass die Frage von Krieg, dass, obwohl man ja vorher 40 Jahre lang oder fast 50 Jahre lang behauptet hat, der Grund für die NATO ist die Sowjetunion. Die ist die Bedrohung und die ist der Grund dafür, warum wir überhaupt Militär brauchen. Könnte ja der normale Mensch denken, na gut, wenn die Sowjetunion nicht mehr gibt, dann brauchen wir das nicht mehr. Pustekuchen. So, dann muss man eine Propaganda, eine Staatsbegründung für die Notwendigkeit vom Militär aus dem Verkehr ziehen, weil die gibt es ja nun nicht mehr, die Sowjetunion. Also entfällt diese Begründung, wir brauchen neue. Dann hieß die neue Deutschlands Verantwortung auf der Welt. Die hatte man dann plötzlich. Und dann kriegt das Militär einen neuen Auftrag und dann macht die Presse sich dran zu schaffen, so nach und nach über Bosnienkrieg und hier immer ein Stück weit die deutsche Öffentlichkeit immer weiter dran zu gewöhnen. Ja, wie sagt unser ehemaliger Verteidigungsminister so schön, deutsche Interessen werden am Hindukusch verteidigt. Ja, wieso eigentlich? Und das wollte ich sagen. Ich wollte nicht sagen, der Staat hat quasi einen feststehenden Kanon von Aufgaben, sondern gerade weil er die dauernd ändert, gerade weil die Ansprüche einer Macht wie Deutschland auch wachsen mit ihrer ökonomischen Macht und mit der Durchsetzung auf der Welt. Gerade deswegen ist es so wichtig, die Leute immer darauf einzustellen, so das ist jetzt fällig und das ist was anderes als gestern. Das widerspricht zum Teil auch dem, was einem gestern noch erzählt worden ist, wofür man sein soll und warum man dafür sein soll. Aber das macht überhaupt nichts, dass sich das widerspricht, weil die Zeiten haben sich halt geändert und deswegen ist das eben nicht mehr so. Also das war ganz ernst gemeint mit dem, dass sich geistig auch immer neue Lagen einstellen. Das unterstellt nicht nur, sondern das ist die Begleitmusik zu lauter praktischen, politischen und ökonomischen Veränderungen, mit denen der Mensch konfrontiert ist und hier sich irgendwie als ja, es geht halt nicht mehr so zu wie gestern. Jetzt haben Sie mir von oben wieder erzählt, jetzt stehen wir im internationalen Wettbewerb, jetzt müssen halt die Arbeitskosten runter. Früher hieß es noch, was weiß ich, Deutschland ist ein Hochlohnland und gerade das ist unser Standortvorteil. Aber der Standpunkt oder die Moral, die mit diesen veränderten Begründungen ausgestattet wird, der ist immer der gleiche. Ansonsten kann man sagen, kann man natürlich an einer jeden solchen Wende, müsste man eigentlich sogar hellhörig werden und sagen, das ist aber merkwürdig. Gestern haben Sie mir noch erzählt, wenn man in Deutschland, eine Lehre in der Metallindustrie macht und in die IG Metall eintritt, dann kann man sich halbwegs darauf verlassen, dass man so bis Mitte 50 arbeiten kann, dann geht man in Vorruhestand und lebt dann zwar nicht großartig, aber bescheiden mit seiner Rente bis zum Lebensabend. Heute erzählt man eben, ja heutzutage gibt es sowieso nur Patchwork-Biografien und jemand, der meint, er hätte irgendwie einen Anspruch drauf, dass wenn er was gelernt hat, er 20 Jahre später noch anständig verdient, dann muss man sagen, geht es bei uns hierzulande einfach nicht mehr zu. Und was ich da so auffällig dran finde, ist, dass das offenbar so schwierig gar nicht zu sein scheint, den Leuten einfach heute das Gegenteil von dem zu erzählen, was man ihnen gestern erzählt hat. Und haargenau der gleiche Standpunkt. Ich bin auf die Maßnahmen des Staates angewiesen. Ich glaube daran, dass er das alles letztlich dafür macht, damit ich zurechtkomme. Also akzeptiere ich auch, wenn er mir neue Lagen serviert, dass dieser Standpunkt offenbar reicht, um jede praktische Umwälzung, die man damit mitmacht. Und da macht man einiges mit. Irgendwie als, ja, das ist der Lauf der Zeit, zu akzeptieren. Na, also für Intellektuelle, ne? Schäuble sagt, anlässlich dieses Mordes da in Potsdam, es kommen auch blonde und blauäugige Leute bei uns unter die Räder. Kratzt du dir ein bisschen den Kopf und sagst, was will er jetzt denn damit gesagt haben? Ach so, regt euch doch nicht immer gleich auf, wenn Ausländer bei uns zu Tode kommen, das muss sich der deutsche Staat nicht mehr anhängen lassen, dass er deswegen ein besonders übler Geselle ist, das ist eben so. Das Gleiche heißt auch intellektuell in der Süddeutschen so. Xenophobie ist eine anthropologische Konstante. Xenophobie ist eine anthropologische Konstante. Ja, den Satz versteht wirklich kein Bild-Zeitungsleser. Aber den Satz von Schäuble versteht er und die sagen beide haargenau das Gleiche. Der geistig, auch im griechischen Fremdwörtern gebildete süddeutsche Leser darf sagen, ach so, ja klar, die Menschen konnten ja immer schon Ausländer nicht leiden, deswegen muss man sich auch nicht wundern, wenn bei uns Leute totgetreten werden. Das ist dann eben eine neue Lebensbedingung. Man muss sich auch mal überlegen, was das für Brutalitäten sind. Ne? Und solche Brutalitäten kann man dann in einer hochgestochenen süddeutschen Sprache ausdrücken oder man kann sie in schlichten, volksnahen Worten ausdrücken. Und das kriegen sie offenbar immer haargenau zeitgeistmäßig passend hin. Wenn die Politik sagt, Deutschland lässt sich Ausländerfeindlichkeit nicht mehr als besonders schlechte Eigenschaft dieser Nation anhängen, dann fällt irgendeiner, wie heißt sie? Ioma Mangold, die hat wahrscheinlich Kulturwissenschaften studiert oder irgend sowas, dann fällt irgendeiner Ioma Mangold haargenau passend zu diesem politischen Standpunkt ein, der hat sie doch mal irgendwann im Seminar gelernt, Ethnien haben sie schon seit 2000 Jahren bekämpft. Und warum fällt ihr das wohl genau ein? Nicht, weil sie das im Seminar gelernt hat, sondern weil sie offenbar ein Gespür dafür hat, was von dem, was man im Seminar lernt, jetzt haargenau in die geistige Landschaft passt. Ausländerfeindlichkeit gibt es bei uns nicht, weil Ausländerfeindlichkeit gibt es überall. Das ist auch eine interessante Logik. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ich hätte noch eine Frage. Du hast ja darauf eingeleitet, mit der Erklärung der Meinungsfreiheit dann Übergang gemacht zu dem, was die Presse leistet. Den Übergang habe ich nicht ganz mitbekommen. Das Einzige, was die Verbindung hier eigentlich ist, die, dass die Gewährung von Meinungsfreiheit, also das Gleichgültigmachen jeder Meinung, die es Dummheit, offenbar Politik und Öffentlichkeit nicht genügt. Es geht darum, der Meinungsbilden, politische Willensbildung zu betreiben. Aber was du mir übergang hast, Simon, das ist für mich klar geworden. Ich wollte den eigentlich implizit in den Ausführungen machen, die ich zu dem ersten Punkt davon im Weg gemacht habe. Ich mache es doch noch ein bisschen expliziter. Meinungsfreiheit, das wollte ich in dem ersten Punkt sagen, überhaupt Wert darauf zu legen. Wie gesagt, warum ich meine, es ist ein falscher Schluss, das habe ich gesagt, aber überhaupt Wert darauf zu legen, dass man seine meinungsfrei äußern darf. Das macht überhaupt nur Sinn, wenn man was zu kritisieren hat. Es sind ja auch nur die Leute Fans der Meinungsfreiheit, die was zu kritisieren haben. alle anderen Leute wissen haargenau, an welcher Stelle sie die Klappe aufmachen und an welcher Stelle sie die Klappe lieber halten. So, wenn Meinungsfreiheit, die ist historisch so auf die Welt gekommen, dass Leute gesagt haben, uns passt es nicht, dass wir unsere Kritik an diesem Gemeinwesen nicht vorbringen dürfen. Dann hat der Staat gesagt, bitteschön, dürft ihr. Wenn der Ausgangspunkt von Meinungsfreiheit immer das Bedürfnis ist, sich über irgendwas zu beschweren und nicht irgendein belangloses Zeug daherzureden, das ist mal der Übergang, den ich an der Stelle machen wollte, sondern dann muss man sich mal das Beschwerdewesen angucken, was in dieser Gesellschaft eigentlich überhaupt unter Meinungsfreiheit läuft. Ist es denn so, oder du kannst es auch vom Resultat her sagen, ja, vielleicht lebt ja dieser Staat mit der gewährten Meinungsfreiheit auch deswegen so gut, dass wir dann quasi mehr so vom Resultat her betrachtet, weil die Sorte Kritik, die geäußert wird, sich selber dazu verdonnert, überhaupt nur konstruktiv und beitragend zum Gelingen genau des Gemeinwesens, das sie erlaubt, zu betätigen. Oder anders ausgedrückt, noch jeder Staat kennt sehr schnell Grenzen der Meinungsfreiheit dann, wenn eine Meinung in größerem Umfang sich tatsächlich als praktischer Gegensatz zur Politik organisiert und den Übergang vom bloßen Reden zu irgendeiner Sorte von öffentlichen Protest macht. Wenn man ein konkretes Beispiel dafür, muss man wirklich mal sagen, ein sehr harmloses Beispiel, an dem man das erkennen kann. Es hat ja bei der Einführung oder kurz vor der Einführung von Hartz IV hat es ja diese berühmten Montagsdemonstrationen gegeben, wo so Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, vor allen Dingen im Osten, ja, so hatten wir uns eigentlich den Übergang in den Kapitalismus nicht vorgestellt und das finden wir nicht in Ordnung, dass der Staat, bei dem wir doch mitmachen wollten, jetzt so mit uns rumspringt. Und die Leute, die das gemacht haben, die haben sich erfrecht, jetzt vom Standpunkt der staatlichen Instanzen, die Parole, wir sind das Volk, für diese Demonstrationen zu missbrauchen. Was sie damit gemeint haben, war übrigens ja auch leicht ersichtlich. Sie haben gesagt, wir wollten dem Staat sagen, wir sind doch deine Grundlage, wir sind doch die Leute, auf die es dir irgendwie ankommt, dann kannst du doch so nicht mit uns rumspringen. Die Politik hat nicht gesagt, endlich meldet sich das Volk zu Worte und sagt mal, was es von Hartz IV hält. Prima, bei uns herrscht Meinungsfreiheit. Machen wir doch eine große öffentliche Diskussion zwischen den Montagsdemonstranten und den Veranstaltern von Hartz IV. Sie haben gesagt, das finden Sie ungeheuerlich, dass eine Parole, die doch eigentlich überhaupt nur zulässig ist als Einwand gegen eine kommunistische Diktatur, jetzt plötzlich mitten in der Demokratie für ein Privatinteresse missbraucht wird. Und damit hat er gesagt, wie Meinungsfreiheit gemeint ist. Ja, wenn sie an sich zu erkennen gibt, wenn eine Meinung an sich zu erkennen gibt, dass die Kritik sich als konstruktiver Beitrag zum Voranbringen genau des Gemeinwesens gemeint ist, die man kritisiert. Dieser logische Widersinn von konstruktiver Kritik. Dann ist sie recht und dann kann sie auch gemacht werden. Alles andere ist zumindest suspekt. Und die Leistung der Presse, das wollte ich an der Stelle sagen, ist, dass die sich gleich überhaupt auf den Standpunkt stellt, dass das das Einzige ist, was sie überhaupt will. Wobei ich nicht bestreiten will, natürlich gibt es jede Menge unbedeutender Blättchen, die was anderes probieren und was anderes machen. Aber dafür gibt es ja dann auch entsprechende Überwachungsorgane, die zwar nicht gleich verbieten, aber immer mal so nachgucken, was da dann so drin steht. Also was ich wollte eigentlich gar keinen großen Übergang machen, sondern ich wollte sagen, wie Meinungsfreiheit gemeint ist der Sache nach, das sieht man an der Art und Weise, wie die Presse sie praktiziert. Die nimmt sich ihrer an, die macht sie zu ihrer eigenen Domäne, sie organisiert ein öffentliches Beschwerdewesen Und dieses öffentliche Beschwerdewesen, was die Presse organisiert, richtig stellvertretend für den normalen Menschen, hat ja genug zu tun, zu arbeiten, gehen seine Kinder zu erziehen, ja gar keine große Zeit zu meckern. Dieses öffentlich inszenierte Beschwerdewesen führt richtig an sich selber vor, wie das mit der Meinungsfreiheit inhaltlich gemeint ist. Das war eigentlich erstmal mehr Zusammenhang, wollte ich da eigentlich erstmal gar nicht sagen. Und das ist jetzt sozusagen auch das, muss man ja auch mal sagen, dass das Rationelle an so Bewegungen und Unterfangen, egal was man dann inhaltlich einzeln von ihr halten müssen, wenn die sagen, wir müssen erstmal für unser Anliegen, das sagen sie dann immer so, Gegenöffentlichkeit schaffen. Ja, was meinen sie denn damit? Die sagen, das ist in einer so durchorganisierten Meinungslandschaft, wo sich Schreiber und Leser offenbar so einig sind in der Frage, wozu man sich hierzulande eigentlich überhaupt eine Meinung bildet, da ist es auch nicht ganz einfach, zu sagen, hallo Leute, kann man das Ganze nicht halt auch mal so betrachten. Also, nimm es mal so, ich wollte nicht mal sagen, wie gibt es denn dieses Recht überhaupt als tatsächlich Betätigtes? Wer sind denn eigentlich die Subjekte, die Instanzen, die tatsächlich dieses Recht auf Meinungsfreiheit wahrnehmen? Das ist doch in aller Regel gar nicht die normale Menschheit, die sich dauernd irgendwie zum Diskutieren und Demonstrieren trifft, sondern eben dieser eigentümliche Sphäre namens Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob sich das zufriedenstellt, aber das ist jetzt mal was, was mir dazu einfällt. Der andere Zusammenhang, den ich hergestellt haben wollte, war, dass diese ganze Tour der Berichterstattung wirklich davon lebt, dass der allergrößte Teil der Menschheit sich daran gewöhnt hat, die Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten einer höheren Gewalt zu überantworten und zu sagen, die ist dafür zuständig und ich muss halt gucken, was für mich dabei rumkommt. Also in der Presse, also solche Artikel, wie man hierzulande in der Presse liest, diese Art von Berichterstattung, die geht überhaupt nur dann und so, wenn die Leute, die diese Artikel lesen, sie ausdrücklich als Leute lesen, die eben auch gar nichts anderes erwarten von der Berichterstattung, als eine Information darüber, was von oben wieder auf sie zukommt. Und eine Verplausibilisierung der Notwendigkeiten für dieses, was auf sie zukommt. Sonst könnten die sich gar nicht so hinstellen und solche Artikel schreiben. Wenn sie mit einer Bevölkerung konfrontiert werden, die immer sagen würden, was haben die da vor? Wie bitte? Ich bin ja wohl. Aber unter der Voraussetzung, dass diese Trennung zwischen der praktischen Unterwerfung unter die von oben gesetzten Notwendigkeiten und der geistigen Stellung, die man sich zu dieser Unterwerfung zulegt, man sich an diese Trennung so selbstverständlich gewöhnt hat, das ist die absolute Grundlage und Voraussetzung dafür, dass eine Presse so zu Werke gehen kann, wie sie das tut. Also das wäre mal nicht der sachliche Zusammenhang. Ne? Also denk mal an diesen Scherz, dass das Wort theoretisch im Volksmund nicht wirklich heißt. Das ist ein sprachlicher Scherz, der nochmal ausdrückt, Theorie ist offenbar nicht eine Sache, mit der man sich die Welt klar macht, um sich dann zu fragen, was tue ich jetzt, sondern Theorie ist eine geistige Übung, die völlig getrennt von der Frage, was jetzt praktisch gilt, irgendwie stattfindet und auf die man deswegen auch nicht so fürchterlich viel Wert legen muss. Kann man dann auch 27 Theorien zu einer Sache haben, das macht überhaupt nichts. Auch das noch als letzter Scherz. Und heute in der Süddeutschen war das, glaube ich, da ist hinten, heute ist ja der 20. Jahrestag von Tschernobyl. Und die Süddeutsche würdigt diesen 20. Jahrestag mit einer Seite, worüber drüber steht, über das Reaktorunglück in Tschernobyl gibt es viele Wahrheiten. Das ist auch eine interessante Mitteilung. Und diese vielen Wahrheiten werden dann repräsentiert mit den persönlichen Stellungnahmen von verschiedenen Leuten, die in verschiedenen Situationen von verschiedenen Standpunkten aus mit diesem Scheiß da konfrontiert waren und deren persönlichen Sichtweisen dessen, was da mit ihnen passiert ist. So, das kann man dann als Leser Revue passieren lassen und sagen, schrecklich, schrecklich, jeder nimmt es anders. Ja, das war es dann wieder offenbar. Also eine Urteilsbildung über was war da eigentlich los, wer hat da warum was gemacht und was folgt daraus eigentlich, für diese merkwürdige Technologie nach wie vor, ist da gar nicht bezweckt und erwartet aber offenbar auch niemand. Es war halt ein schreckliches Ereignis. Und die Politik hat übrigens versagt, überall, bei uns, bei denen. Aber hinterher hat sie fröhlich weitergemacht, also offenbar macht das auch immer nichts, wenn sie versagt.